Und dann spare ich mir nämlich die Umrechnerei, das Rumgeschiebe und geiler, das ist voll Scheiß. Nice. Ja, aber jetzt habe ich aber eine Kapitelmarke gesetzt, macht keine Editmarke. Macht nichts. Aber du wirst dich zurechtfinden. Ja. Ich liebe dieses Ding. Das, ja, ist, das ist voll geil. Der Jürgen hat das Stream Deck einfach mal optimiert. Ja. Ey, ich habe das Stream Deck, ich möchte fast sagen, neu erfunden. Das haben auch nicht andere Leute gebaut oder so. Nein. Die du da verwendest. Nein, das war alles quasi gemacht. Alles meine Idee. Ja, alles. Und ausschließlich. Ich habe die Tage erst Girlfriend Reviews angeschaut über das Steam Deck. Girlfriend Reviews. Und einer der Running Gags war, dass es extrem bescheuert ist, das Steam Deck zu nennen, wenn es das Stream Deck schon gibt. Oh, stimmt. Ich weiß gar nicht, was er da war. Er? Das Stream Aber sollen wir drüber reden, dass du Girlfriend-Reviews anguckst? Die sind Weltklasse, kennst du die nicht? Da deine Freundinnen, YouTube, werden die da... YouTube-Gamer. Stopp. Was ist Girlfriend-Reviews und warum heißen sie so? Das ist ein YouTube-Kanal. Der Gag ist im Wesentlichen, dass das ist ein Review, wie es ist, mit jemandem zusammenzuleben, der das Spiel spielt. Und die machen Welches das... Spiel? Ja, halt diverses. Haben wir immer ein Spiel, was sie reviewen. In okay. Und irgendwann haben sie das Konzept aufgebrochen und haben dann auch so Dinge wie Hardware zum Beispiel und so. Okay, aber sozusagen, das ist so ein, wir testen Dinge und verpacken es lustig. Genau, das ist wirklich sehr erfrischend schön. Auch schön. Und wo kommt jetzt da das Girlfriend-Thema irgendwie mit rein? Das sind Damen wahrscheinlich? Nein, das ist quasi ein Pärchen. Ach, das ist ein Pärchen. So, und er ist eigentlich der Gamer und sie spielt halt mit. Ach, das sind so viele Klischees. Ja, es ist wirklich schön gemacht. Also, ihr da draußen, wenn ihr Girlfriend-Reviews kennt, dann steht ich bitte, dass sagen, es schön ist. So. Aber Jürgen, um irgendwie... nicht, also ich meine, wer sitzt denn hier im Glashaus und irgendwie drei weiße Typen sitzen zusammen, reden? Aber er hat jetzt das so klingen lassen, als fände ich Klischees was Gutes. Aber ja, wir sind das Klischee gewordene Podcast-Trio. Nee, andersrum. Da fällt mir auf. Ich habe T-Shirts machen, so voll Klischee. Also das ist tatsächlich was ich noch zukommen werde. Aber wir haben von einer Person, die später noch Thema sein wird, habe ich ein Feedback bekommen. Du weißt, dass wir das Intro noch gar nicht angefangen haben und eigentlich noch gar nicht wirklich in der Aufnahme sind. Aber weißt du was? Das kommt jetzt. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen mal wieder im gleichen Raum, wie schön. Der Jürgen. Ist nicht der gleiche Raum wie sonst, der Dominik. Und der Philipp. Aber wir sitzen wie sonst. Also da können wir jetzt schon mal drüber diskutieren. Im identischen Raum, also alle drei Personen. Ob so eine Glasscheibe das gleiche ist wie eine zimmerbegrenzende Wand. Um den Udo mal wieder zu erfreuen, das ist quasi der große Raum und wir sitzen normal im Wurmfortsatzraum. Im Wurmfortsatz. So ein kleiner Glasraum, so der dazu gehört. Ich bin sehr traurig, dass ich Udo nicht getroffen habe gestern. Ja, Udo, Jürgen hat sich schon auf dich gefreut gehabt. So, schön, dass du online dabei warst, aber hätte ich gern gedrückt. Kenne ich Udo? Der Wiegärtners. Ah! Mr. Agile. Also ich habe den mal schon in Person auch getroffen, aber ich kenne den eigentlich so. Der Udo ist für mich so ein Internetmensch. Ich kenne den eigentlich hauptsächlich von Twitter und von LinkedIn und von hauptsächlich Twitter. Aber das ist wie Prominente, die existieren wirklich. Ja, ja, ich weiß ja, ich habe ihn ja schon in Leib und leibhaft. In Leib und Seele. leibhaftig erlebt. Ja. Aber ich war ja mitten im Satz. Mach deine Klammer zu, genau, von der Story. Also, dieses Fazit, was wir bekommen haben, und dann kann ich gleich die ganze Geschichte erzählen. sagte, ich habe leider nie rausgefunden, wie sein echter Name ist. Ich kann nachher noch den Twitter-Handle sagen. Ich muss echt sagen, dass ich so froh darüber bin, euch gefunden zu haben. Die Stimmung, die ihr ausstrahlt, ist so positiv Oldschool-Internet, CCC und so wunderbar erfrischend Internet. In einer Welt voller Instagram und TikTok. Du meinst, weil wir manchmal noch über GeoCities reden und MySpace? Ja, genau. Hier. Ich frage mich gerade, ob das so ein, die sagen auch, wie es wirklich war. Ja, oder ob es ein, ja, das ist halt schön, die reden über alten Quatsch, da eine erwähnt unentwegt irgendwas mit MS-DOS, der andere schwafelt irgendwelche Filme, von daher... Scheiße, es ist halt, wirklich... Weiteres und es ist aber halt wirklich was dran. Da ist schon was dran. Aber also tatsächlich, Twitter-Händler CWO-Baron, auf den bin ich gestoßen, weil er mein 300. Follower auf Twitter geworden ist. Und also auch nochmal an der Stelle bedanke ich mich herzlich. Ich habe nämlich ausgerufen, wer mein 300. Follower wird, der darf sich was wünschen, was dazu geführt hat. Du, pass auf, was du versprichst. Dominik. Aber ich habe, nein, stopp, diesmal habe ich es besser gemacht, da können wir auch kurz drauf eingehen, weil ich habe nämlich gesagt, ich habe es irgendwie eingegrenzt, ich habe geschrieben so, wenn's, ich werde es vorher prüfen, weil nochmal für euch da draußen, die Blumen sind weg. Schon ganz, ganz lange. Du glaubst ja nicht, dass Leute, die jetzt die Folge von damals nachhören und gerade da aufholen, dass die dann in einer Zeit, die, bevor sie sich meine, melden, diese Folge. Ich meine, Arbeitsumfeld ist schon völlig klar, wenn ich die Augen rausdrehe, was passiert ist. So viele Anfragen kriegen wir für diese Blumen. Ich liebe es so sehr. Also ich werde nie wieder irgendwas in die Zukunft versprechen. Aber das ist so geil. Also das ist mega geil. Ich frage mich ja immer, wer sind diese Leute, die diesen Podcast hören? Und aber, man kennt ja so drei, aber, vier inzwischen. Ja, ja, aber auch genial dran ist, wie sehr unterschiedlich sich Leute gemeldet haben. Die einen sozusagen genau Punkt, also ganz kurz nach Mitternacht. Zwei. Genau, dann welche, weil es ja war ein, ja so im Sommer, dann zu einem ersten warmen Tag, dann am Frühlingsbeginn, dann irgendwie am, hey, wir haben übrigens folgende Temperatur, das zähle ich als Sommer, dann als ein, jetzt haben wir wirklich sozusagen den zeitmäßig laut Kalender Sommerbeginn. Ja. Also zu jedem Event gab es jemanden, der sich gemeldet hat. Das, also ich kann nur eins sagen, wer sich Ende Juli noch meldet, der unterschätzt die Beliebtheit dieses Podcasts. Ja, hätten wir es damals gewusst? Nein. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen, was Sommer ist, ne? Also ja, ja. Gerade so Kalenderthemen kann ich einen guten Podcast empfehlen. Habe ich schon lange nicht mehr getan. Ist eigentlich dein Job, Philipp. Komm, mach du es. Aber ich bin gerade ein bisschen Schlauch, welchen du machst. Ach so, nur den Empfehliches Podcast. Ach so, ja, ja, unbedingt. Da hatten sie es ja neulich auch wieder über die wunderbare alternative Kalender. Switch-Zeit und den Kalender. S-Watch, nicht Switch. Das mit den. Mit also der CWC, CWO-Baron, ja. Sei mit ihm schön gegrüßt. Der klettert auch übrigens gerne, Jürgen. Das ist die Gelegenheit, ihn zum Klettern einzuladen. Und wer mich knapp verpasst hat, als Nummer 301 war, die. Moment, wie heißt sie? Die Ramona, die wir an dieser Stelle grüßen mit ihrem Freund. Hallo, grüße dich raus. Tatsächlich überlegt, Moment. Wollt ihr hierher zu kommen? Nein, Moment. Sie hat als Hobby ist das Reisen und als nächstes geht's nach Schottland und die Frage treibt sie um, warum tragen die Schotten eigentlich nichts unter ihrem Kilt? So. Traditional. Das ist Tradition, Ramona. Es wäre so lustig, wenn man das einfach knallhart jetzt so, das ist Tradition. So, ja. Es ist einfach so, akzeptier es. Na, ich war mal aber ich glaube, es ist eine Scherzfrage. Tatsächlich. Ich war mal bei so Highland Games und da war das dann auch ein, weil welche irgendwie Gegenstände geschleudert haben, die hatten dann auch was drunter. Aber das fühlt sich tatsächlich nach so einer Frage an, die vor 20 Jahren schon im Internet aufgelöst worden wäre. Aber das ist, also jetzt wo du das sagst, wenn du so Bäumstämme schleuderst und dein kleiner Schotte dein kleiner schleudert, dann kann das ja potenziell schon ganz schön schleudern. Ja. Und deswegen müssen sie Unterwäsche tragen. Wobei, ich glaube, das war nicht Baumstämme, weil Baumstämme werden so senkrecht getragen und dann so von sich geworfen. Ich überlege gerade, was, irgendwas wird geschleudert. Geklatscht. Ja, aber das war so Highland Games-mäßig, was du mir aufgeführt hast. Also Ramona, bitte einmal Highland Games anschauen und da den Schotten unter den Rock gucken, ob die da auch nichts tragen. Ich habe gerade ganz schlimme Bilder im Kopf von einer Serie, die ich gestern auf Netflix entdeckt habe. Das ist irgendein Comedian, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Und die Story von der Serie ist, er hat quasi so ein stressiges Leben und ist dauernd irgendwie auf Tour und auf Achse und dann bei seinen Kindern und dann mit dem Hund raus und dann trinken, Party und so weiter. Und er hat so viel Stress und kommt überhaupt nicht mehr runter und das ist gesundheitlich gefährlich. Und deswegen zieht er sich jetzt auf eine quasi Cabin in the Woods zurück und er findet wieder zu seiner Mitte und schont sich ein bisschen. Aber er hat irgendwie jeden Tag 3 Besucher oder so, ja, und hat irgendwie dauernd irgendwelche Aktivitäten. Aber das sind jetzt nicht so Aktivitäten, wie soll ich sagen, wie man sie vielleicht erwarten würde oder vielleicht so doch. Holzfällen oder. Aber das sind so Dinge, die man vielleicht auch eher allein macht. Also zum Beispiel wächst er sich die Arschritze. Ah ja. Ja. Okay. Und er steht dann quasi mit diesem Wachsaufkleber in der Ritze mit runtergelassenen Hosen da, wenn halt gerade der Besuch kommt. So, das ist so startet die zweite Episode. Das ist nichts, was ich gerne sehen möchte. Und in der dritten Episode lässt er sich von einem seiner Freunde einen Einlauf verpassen. Vor laufender Kamera. Pfui. Ist das der Herr Kellogg? Nee, es ist der Herr, ich glaube, er heißt Kreischner? Also es ist Michael Crichton. Ich kannte ihn nicht. Im Erfolg von Jurassic Park und Emergency Room, jetzt neu. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt darüber rede, weil ich fand es eigentlich überhaupt ganz schön schlimm. Aber es hat dich bewegt offensichtlich. Na, ich hatte jetzt diese Bilder im Kopf, als ihr über Männer ohne Unterwäsche geredet habt. Ich war in den Niederlanden jetzt im Urlaub und ich kann sagen, die Niederlande fühlt sich wie ein besseres Deutschland an. Ich war noch nicht dort und ich will unbedingt mal hin auch. Es ist wirklich, also nicht nur, dass du dumm angeguckt wirst, wenn du mit Bargeld zahlen willst, was für mich schon mal 90 Traumland? Von, also wirklich Traumland. Frischen Fisch. Ich habe so viel Fisch gegessen, dass meine Tochter mich irgendwann angefleht hat, Papa, nicht schon wieder Fisch. Mm. Dann hast du Strand, dann hast du Fahrradwege. Oh, das so. Auch. Dann kannst du am Sonntag einkaufen, kannst abends bis 10 einkaufen. Es war einfach nur noch göttlich. Ja. Letzteres ist mir nicht so wichtig, aber die anderen genannten Sachen, da bin ich auch dabei. War schon schön. Sehr gut. Chauché. Apropos Chauché, Jürgen. Ja, ich wollte eigentlich vorher noch kurz, aber jetzt habe ich den Moment verpasst. Wenn das hier erscheint, werden wir, wo ich drauf hätte überleiten können. Nee, ich habe was ganz anderes, hatte ich noch im Sinn, aber. Dann red doch erstmal darüber. Ich wollte es eigentlich direkt nach dem Intro machen, denn da hat es irgendwie gut hingepasst, aber irgendwie habe ich den Moment versemmelt. Ich habe eine 18-Jährige adoptiert. Jetzt müsst ihr es einfach ertragen an der Stelle. Was? Nein. Das ist so ein geiler Gag bei der nackten Kanone. Wo sie sagt, du willst nie Kinder haben, habe ich nicht versucht, diese 18-Jährige Koreanerin zu adoptieren. Ich habe bei der Vorbereitung dieser Folge eine Audionachricht gefunden. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann und auf welchem Weg die zu mir gekommen ist. Ich nehme an, über das Kontaktformular auf der Webseite. Ich war einmal mehr betrunken, lass uns das sagen. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Computerspüle, ihre Umgangsform von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie verzählen euch Zeich über die Vergangenheit, wo ihr so garantiert noch nie gehört habt. Willkommen beim Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Das war Oberpfälzisch. Viele Grüße aus Regensburg. Ach, so schön. Ja, das ist so schön. Viele Grüße zurück. Das also, wer Lust hat, wäre ich halt ultra Bock, das in verschiedenen Dialekten zu hören. Oh ja, sehr gute Idee. Wäre mega. Aber weißt du, was ich daran jetzt auch schön finde? Gibt's am Blumen, Dominik? Ich rufe explizit auch alle Österreicherinnen, Österreicher und Schweizer und Schweizerinnen auf. Aus jedem Kanton. Oh ja, weil auch, das finde ich ein sehr starkes Beispiel ist von einem, ja in Bayern, die klingen doch alle gleich. Wo nee, ich die klingen so, überhaupt nicht. Nee, wirklich überhaupt nicht. Nee, wirklich gar nicht. Aber es ist natürlich auch ein, ne, das ist so, Nachbarstadt ist doch komplett anders als unsere. Naja, für jemand von außen nicht so, aber. Wir trinken hier gerade unter anderem Bionade und da, wo Bionade herkommt, deine Gegend, gibt es zumindest eine Teilregion, wo ich welche kenne, die machen beim Mehrzahl, sagen die Lich, also Gummibären wäre Gummibärlich. Also Ostheim an der Rhön. Ja. Warum? Hat man da schon, das ist halt man der Dialekt ist, da. Wurde das schon mal psychologisch untersucht? Ja, also bitte, wer das hört und sich offended fühlt, irgendwas. Ich finde das nur etwas wunderlich. Ja, das war erstaunlich gut. Danke. Ich bin öfter hier. Wieso hast denn du Oberndorfer Bier? Ich weiß nicht, weil ich dachte, glaube ich, es wäre aus Oberndorf und dachte ich, oh, da war ich schon mal, das ist nämlich Berndorf. Mit. Und jetzt habe ich gerade gelesen, da fehlt ein N und das ist wahrscheinlich von wo ganz anders her. Auf dem Weg nach. Kannst du mir sagen? Und von wo? Niederlande bin ich unter anderem bei meinem Buddy in Koblenz Zwischenstation gemacht und der hatte Starnberger Bier. Haben wir gedacht, so Starnberg klingt immer so nur nach Schickimicki, irgendwie reiche Leute. Aber ich habe irgendwie das Bier noch nie gesehen, weil das Tegernseher, das sieht man ja ständig. Aber Starnberger habe ich tatsächlich noch nie. Also der Postleitzahl nach ist Markt Oberdorf-Leuterschach nicht so weit weg, würde ich sagen. 87616. Oh, und ich habe 3 Tage Radtour gemacht im Altmühltal. Das war auch einfach fantastisch. Alleine? Mit Freunden? Freunde. Pff. Also der Sean war dabei. So. Oh. Hallo Sean. Hi Sean. Ja, und der Clark. Ich wollte gerade sagen, jetzt mal beim Übergang, einen nahezu göttlichen Übergang, weil Jürgen bei einer Reise, bei der ich auch teilnehmen durfte und zwei liebe Menschen von der Achterrasse. Ich war nicht dabei. Irgendwann meinte es ja, wir hören jetzt Podcasts, wir unterhalten uns nicht. Nee, wir hören im Auto lieber Podcasts. Haben wir Sean gehört und dann irgendwann kam einfach eine Best-of-Folge, in die wir reingeschnitten waren und ich habe mich so gefreut. Das war tatsächlich sehr überraschend. Ja, es war mein Supermarkt-Rant, dass man sich in Deutschland so doof anstellt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat er ultra abgefeiert. Das hat er ja auch damals schon sehr authentisch rübergebracht, aber das hat er wirklich eins seiner Highlights. Ja. Schon jederzeit wieder. Zum Anlass genommen, genau, mich direkt für eine zweite Runde einzuladen bei ihm. Das habe ich gestern mit einem hier diskutiert, das finde ich ganz spannend, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wir saßen im Auto mit nachweislich Podcast-hörenden Menschen und wir sind, ich weiß nicht, 4 Stunden, 5 Stunden oder was im Auto gefahren und ich habe aber, glaube ich, erst nach 3 Stunden oder so mich getraut, Podcast anzumachen, weil ich habe so das Gefühl, Podcast hören, also über Podcast reden, ist überhaupt kein Problem, aber Podcast hören, so voll das intime Ding. Das ist was, das mache ich immer alleine. Das ist aber auch ein, finde ich, eher unsoziales Ding, weil du natürlich sehr die Aufmerksamkeit drauf lenkst. Aber ich habe im Auto mit Gästinnen und Gästen schon Podcast gehört. Aber so im Sinne von, ey, ich muss, man muss auf der gleichen Welle liegen, so. Oder? Ja. Nö, muss halt, das ist halt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du gleiche Interessen hast, ja, kannst du es hören. So Musik kann man immer laufen lassen. Ja, ja. Das ist ja nicht so schlimm, aber es ist halt, Podcast, gebe ich dir recht, ist nochmal irgendwie intimer, weil das halt irgendwie. Aber Musik ist ja auch halt mehr allein sein, so. Auf die ein oder andere Art schwierig, ne? Weil da ist naja schon, was ist die richtige Lautstärke? So, dass du dich nicht mehr unterhalten kannst? So, dass du von der Musik nichts mitkriegst? Was, ja, aber das kannst du, das kannst du eher nach unten drehen und das kannst du auch passiv wahrnehmen oder auch Musik auswählen, die nicht so viel Aufmerksamkeit im Sinne von, ja, aber mit Sprachen zu weiter. Was ist der Point of Musik hören? Naja, was ist der Point of Musik hören? Nein, wenn du es so leise machst, meine ich, dass du es nicht mehr hörst. Ich habe gestern, ich war die Tage auf Phoebe Bridgers Konzert, was absolut fantastisch ist. Kennt ihr Phoebe Bridgers? Nein. Jungs und Mädels da draußen, hört Phoebe Bridgers. Aber du hast ganz schön viel erlebt in den letzten Wochen. Ich habe tatsächlich ultra viel erlebt, ja, weil ich erzähle jetzt gleich noch was. Ja. Und auf dem Heimweg vom Phoebe Bridgers Konzert haben wir auch laut, ich habe mir damals eine bessere Anlage ins Auto gekauft, ja, wo ich immer sage, das sind die besten 500 Euro, die ich je ausgegeben habe, weil ich habe wirklich einen guten Sound im Auto, ohne dass es übertrieben ist. Und dann volle Knecke aufgetreten und auf der Autobahn dann Lieder mitgesungen zu dritt. Das war fantastisch. Und da will ich ja nicht dringend jung bleiben. Seid ihr von dem Podstock fertig? Nee. Wir haben noch gar nicht angefangen. Ja, dann macht mal bitte, weil ich darf eine Sache dringend nicht vergessen. Aber schön, dass du das Thema Podstock ansprichst. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Weil da waren wir hin unterwegs. Und ich wurde erstmal gerügt, weil ich bin zugestiegen als vorletzte Person ins Auto. Philipp, warum hast du kein Ach-Shirt an oder Pulli? Und ich so, ja, ich fand das ein bisschen arg, irgendwie mit dem Logo vom eigenen Podcast dann rumzufahren. Alle anderen an Bord hatten eins. Und noch weitere Menschen auf der Veranstaltung, was ich ja mega gefeiert habe. Es gab eine Vorstellung und mehrere Leute gleich so, ich höre übrigens auch Ach. Und ich sage, also, what the fuck? Also bevor, ich meine, das war ein über den Tag verteiltes Ankommen am Freitag und es gab dann einen offiziellen Start. Aber schon vorher haben Leute irgendwie mir erzählt, ach ja, ich höre den Podcast, finde ich cool, hi, schön, dass du da bist. Und so, habe schon mega gefeiert, Jürgen grinst auch wie ein Honigkuchen. Und dann kommt einer auf mich zu, so ein großer, schlachsiger, junger Typ. Ja. Grüße gehen raus, wir nennen keine Namen. Also ich habe mich so schön echt mega gefreut, das war total nett. Ja. Und er hat, hey, ich höre deinen Podcast und finde ich geil, aber in Folge 200 irgendwas, da habt ihr einen Fehler gemacht und den gleichen Fehler habt ihr in der Folge mit der russischen Flotte schon gemacht und hat mir irgendwie so in einem 2-Minuten-Kanon erklärt, was in dieser Folge, in diesen zwei Folgen irgendwie falsch war. Also da ging es um diese Aussage mit dem, die britische Marine muss immer doppelt so groß sein, wie die Next beiden Marinen zusammengezogen. Dass da die Aussage, die du getroffen hast, dass das nicht ganz gepasst hat in der Folge. Ja, und der Witz ist, die habe gar nicht ich getroffen, aber das macht gar nichts. Ist nicht wichtig. Aber genau, also darauf hat er mich hingewiesen, was ich schon irgendwie sehr nett fand, so zum Einstieg ins Gespräch. Und dann ist abends diese offizielle Eröffnung dieser Veranstaltung und es gibt eine Vorstellungsrunde. Also das sind, was waren es, 80 Leute, 70 Leute? Und es, 81 Leute, und es 80, geht, 60 80. davon haben unsere T-Shirts getragen. Nee, und es geht so einmal das Mikro durch, und alle sagen halt so, ich mache Podcast das und das, oder ich höre Podcast. Und aber keiner sagt genauer, was er irgendwie hört oder irgendwie, also der ein oder andere sagt, wenn er einen bekannten Podcast macht, welcher Podcast es ist. Und dieser junge Mann geht ans Mikro und sagt, ach, und ich höre Ach, und übrigens da in Folge 200 irgendwas. Und erzählt genau die gleiche Story nochmal vor versammelter Mannschaft. Ich habe das so gefeiert. Ja. Großartig. Ja, aber echt viele Leute, also ich bin ja echt schon oft gewesen. Und es ist für mich einfach das ist für mich der beste Urlaub gefühlt, den es gibt. Das ist so ein bisschen wie für mich Kongress, aber noch entspannender. Weil ich laute Leute treffe, die ich kenne und total mag. Und andererseits dann so Workshop-artige Sachen mitmache, die ich sonst nicht machen würde. Das ist für mich die perfekte Art, irgendwie einen Kopf frei zu kriegen, mal andere Sachen zu machen. Ja. Mega. Ja, verstehe ich. Also ich fand es total nett. Ich tat mich tatsächlich am ersten Tag ein bisschen schwer, irgendwie reinzukommen. Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, die kennen sich alle schon so gut. Ja. Und ich war von der Fahrt irgendwie ein bisschen platt und so. Und du bist auch komplett alles gefahren. Ich habe mich da am Anfang, am zweiten Abend war alles total easy. So, das war total, total cool. Ja. Hatte ich mega Spaß. Am ersten Abend stand ich so ein bisschen daneben und fand ich auch total nett, mal wieder unter Leuten zu sein. Aber ich war eher so ein bisschen in der Beobachterposition irgendwie. Ja, und für mich war das halt ein, den kenne ich, zip, hi. Oh, die kenne ich, zippen, hi, ach, schön, dich zu sehen. Ja, der Witz ist, ich kannte da ja auch ganz viele eigentlich. Ja, ja. Ne? Also viele waren bei uns schon irgendwie mal zu Gast oder wir haben irgendwie mal auf anderen Veranstaltungen, das sind ja dann doch auch immer wieder dieselben Leute. Man kennt sich in der Szene. Dominik, da hättest du auch, glaube ich, ziemlich viele Leute gekannt. Und schön mal wieder unter Menschen gewesen zu sein. Hammer. Ich habe es geliebt einfach. Voll gut. Der Dominik wollte jetzt, wo wir mit Podstock fertig sind. Nein, das ist jetzt wirklich hier gegen antiklimaktisch. Ich habe das Buch vor mindestens einer Folge schon empfohlen und ich weiß, dass zumindest der Kollege Weißmann mir zugepflichtet hat, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Ja. Die so ein langweiliges. Meine Tochter und ich haben jetzt in diesem Niederlande-Urlaub das Hörbuch von Dirk Bach gehört, was knapp 20 Stunden ist, und ich fand's brillant. Mhm. Also nochmal, also Jürgen, ich bin nicht deiner Meinung, ich finde das super, ich finde das super fantasievoll. Das Witzige ist, dass wir wirklich mit dem Ende des Urlaubs quasi mit diesem Hörbuch fertig waren. Also hat super gut gepasst, aber sie wollte dann sofort, also wir hatten noch eine Stunde Fahrt und sie wollte sofort das nächste in diesem Zamonien-Zyklus. Ja, ja, ja. Und das nächste ist Rumo und die Geheimnisse im Dunkeln und sonst wie. Ja, ja, aber Captain Blaubeer ist halt irgendwie sehr friedlich insgesamt. Ja. Und Rumo ist, ohne zu viel zu spoilern, in der ersten Stunde schon mal ultra brutal. Also wo ich mir selten gedacht habe, so was da für ein, also ist das immer noch die gleiche Zielgruppe? Weil da hast du älter. Zyklopen, die Mensch, die Lebewesen bei lebendigem Leibe fressen und so. Naja. Ich so, what the fuck? Aber das war so ein typischer Fall, meine kleine Sex, die ging da einfach drüber. Also wo ich sie dann irgendwie, kennt ihr das, wenn ihr dann irgendwie so unbehagen, weil man der Meinung ist, dass es überhaupt nicht gut für jetzt Leute passt gerade für sie ist und so. Ja. Und so, Anna, ist das jetzt für dich in Ordnung? Hast du da Angst? So, ja, ja, die Zyklopen haben doch Hunger. Und dann so, aber, wo man denkt so, what the fuck, das ist Grausamkeit dieser Szenarien. Das jetzt hatte ich aber auch neulich mal mit Leuten drüber, dass viele so Filme, die du als Kind siehst, in so einem gewissen Alter. Sean Connery, Sexismus, James Bond, so. Das ist bei ganz vielen, wo später erst aufgefallen ist, was für ein sexistischer Arsch das eigentlich ist. So. Aber ja. Nee, worauf ich raus will, ist so gruselige Sachen. Es gibt gefühlt so ein Alter als Kind, wo so gruselige Sachen so, naja, dann sind die so. Dann guckst du den gleichen Film 2 Jahre später, wo du eigentlich älter bist. Auf und einmal. Plötzlich gruselst du dich wie blöde. Das ist so ein totales Ding mit 30. Kindern. Also, ja, da ist schon was. Weil irgendjemand von uns hier in dem Raum Mitte 30 ist. Ich hasse das immer total. Ich schaue immer mit ihr Disney-Filme und ich bin halt so ein kleines Sensibelchen. Ich tear dann immer ab und sie ist halt einfach immer gleich, immer im Mund offen und total intensiver quasi Blick. Aber Emotionen in dem Sinn, außer Begeisterung, spürt sie nicht. Ja, naja, aber also einen Disney-Film in seiner Gänze und seiner Schwere zu erfassen, das ist, glaube ich, auch für Kinder noch ein bisschen. Ja, aber ja. Ja, trotzdem liegst du einfach falsch mit den 13,5 Leben des Captain Blaubeer. So, der schreibt halt einfach alles, was ihm einfällt, nieder. Und normalerweise schreibt man alles, was einem einfällt, nieder und sucht sich dann die beste Idee raus. Aber das macht er einfach nicht. Der schreibt einfach alles nieder und druckt es als Buch. Ja, aber kann man ja machen. Ist in Ordnung. Kann man ja machen. Ich werde auch. Dirk Bach dreht sich halt zum Grabe um. Ich werde das im Hinterkopf behalten, wenn ich das nächste Mal eine Filmempfehlung von dir folge. Wenn ich mein The Batman. Nee. Ja. Ah ja, okay. Den müsste ich mal zu Ende gucken. Du hast ihn noch nicht mal selber gesehen. Okay, alles klar. Ich werde nie mehr auf eine Empfehlung. Ich habe das gesagt, dass ich nie mehr auf eine selber Empfehlung gesehen von Dominik hören. Das, wenn du nachhörst, kann ich sagen, ich habe ihn noch nicht ganz angeschaut. Ja, ich bin halt so ein Scheiß. Da gibt's was du auf alles guckst, echt ein deutsches Wort dafür, wenn man so Dinge dann zwanghaft irgendwie zu Ende gucken muss. Neurotisch? Ja, so weit würde ich nicht gehen. Spur übertrieben. Nein, nein, ich. Man ist ja nicht böse. So, als Gamer gibt es immer ein tolles Achievement für, wenn man was Completionist. Das Wort tatsächlich, das ich im Kopf hatte, aber in Deutschland. Da gibt es auch einen YouTube-Kanal, der Completionist. Oh Gott, leck mich am Arsch, das ist nichts, was ich könnte. Der dann wirklich ein Spiel sich vornimmt und es zu 100% spielt. Ja. Aber wenn das Spiel halt Persona 5 ist, was halt irgendwie 5 Milliarden Stunden dauert, dann macht er das halt 5 Milliarden Stunden. Und ich denke, Alter, Vater. Meine Battlefield-Anekdote habe ich bestimmt hier schon mal erzählt, aber es du hast schon, aber immer wieder gerne. Vermutlich Jahre her. Also du merkst ja, dass Menschen aufholen erst so und man kann ja noch so viel gesagt haben, sie fragen trotzdem noch nach der Blumen. Also erzähl die Battlefield-Geschichte. Ja, es gibt für mich tatsächlich, gibt's bei Spielen, ist es schon so, dass mir einfach die Zeit nicht reicht, um sowas zu machen, aber ich spüre diese Veranlagung, Spiele zu vervollständigen, seit es Achievements gibt. Alan Wake. Alan Wake, die Story habe ich auf jeden Fall schon mal erzählt. Und Battlefield habe ich auch schon mal erzählt, aber ist egal. Da gibt es auch eine Menge Achievements und ich habe mir irgendwann mal, ich glaube, es war bei Battlefield 3, der erste der neuen Generation, glaube ich, war das. Und habe wirklich viel online gespielt und bei Mehrspieler-Shooter sind manche Achievements sowieso schwer wie Arsch. Und ich habe mich aber irgendwann wirklich durchgerungen, diese Achievements, hatte dann 1000 von 1000 Punkten in der Woche, in der die erste Erweiterung rauskam und die die Punkte dann auf 1160 Punkte hochgesetzt hat. Und dann sah, ich hatte 2 Tage Spaß und dann sah dieses Achievement-Dashboard plötzlich total beschissen aus mit 1000 von 1160. Dann habe ich dieses Vietnam-Erweiterungspack auch noch. Also das war hat, Bad Company 2, aber... Was, Bad Company? Ja, Bad Company 2, weil da habe ich mitgespielt. Der Gürnt und der, nee, der Sascha... Ah, vielleicht war es auch Bad Company, ich bin mir doch, nicht mehr ganz sicher. Ich weiß, dass es eine Vietnam-Erweiterung gab, weil ja, da gab es ein Bad Achievement. Company 2, das war für mega das geil. Allein habe ich, glaube ich, einen Monat gebraucht. Das war mega geil. So, da musstest du irgendwie aus einem Helikopter von der Maschinengewehrschützenposition aus bestimmte Anzahl an Leuten treffen. Und das war einfach sackschwer, wenn du nicht im Clan unterwegs warst. Und ich war nie im Clan unterwegs. Und das hat Monate ich gedauert. Ich bin mein eigener Clan. Ja, und als ich dann fertig war mit 1160 von 1160 Punkten, kam das nächste Erweiterungspack und dann... I feel this pain. Seitdem spiele ich kein Battlefield mehr. Ich werde bald meine 50.000 Gamerscore erreichen. Das ist ja lächerlich. Ja, danke. Vielen Dank. Danke. Bist ein guter Freund. Was haben wir denn heute, Jürgen? Jetzt sollen wir noch mehr über Spiele reden? Ich hab Disco Elysium angefangen. Ich will es so mit spielen. Aber ich verliere jetzt gerade ein bisschen die... Hast du Elden Ring durch? Nee, das hat mich irgendwann verloren. Das war dann zu schwer. Also tatsächlich war irgendwann der Aufwand, den man dann für einzelne Bosse investieren wollte, das konnte ich nicht mehr investieren. Wie weit bist du denn gekommen? Ich habe schon meine, keine Ahnung, 80 Stunden oder so da reingesteckt bestimmt. Also ich habe so 3 vielleicht von den Bossen, von diesen, wie heißen sie? Nein, nicht spoilern. Aber hast du... Du weißt von Anfang an, wie die Bosse heißen. Hast du oder hast Dominik damals gefragt, wie könnte ich das spielen? Ich habe keinen kräftigen PC. Ich spiele das auf der Xbox One. Nee, ich glaube, dass keiner von uns beiden das gesagt hat. Wirklich? Ich habe nämlich einen kräftigen PC. Und ich brauche keinen. Ich hätte echt gedacht, dass dann irgendjemand überlegt hat von euch, das dann irgendwie mit so einem Online-PC-Streaming-Dienst zu spielen. Hat er dir das nicht auf Twitter gefragt? Sicher, dass das bei Elden Ring war und nicht bei... Alex. Hier, Half-Life Alex. Nee. Nicht? Das wäre auch noch möglich bei Cyberpunk. Ah, das kann auch Cyberpunk gewesen sein. Bei Cyberpunk, das habe ich mir für die Stadia. Ah ja. Stadia gekauft. Disco Elysium. Es hat mich die ersten 2 Stunden habe ich total abgefeiert. Ja. Mega, aber es ist jetzt tatsächlich so, man muss dann doch irgendwie ziemlich dabei bleiben und sich viel merken und viel Dialog über sich ergehen lassen. Und nicht, also ich habe das Gefühl, die ersten 3, 4, 5 Stunden sind dialogmäßig wirklich so auf den Punkt, dass es total Spaß macht und es lässt aber mit der Zeit ein bisschen nach. Okay. Kann aber auch sein, dass einfach, weil sich das Spiel dann öffnet und du mehr spielst und weniger quatschst als am Anfang, dass es deswegen einfach sich ein bisschen verzählt. Aber es ist auf jeden Fall ein, kommt jetzt nicht direkt in meine Top 10, glaube ich, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel in dieser Generation, das man gesehen haben sollte. Ich will Peggle 3, ist mir neulich aufgefallen. Ich habe neulich mit meinen Kindern versucht, Peggle zu spielen und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Peggle 2 ist mega. Nee, das hat überhaupt keinen Spaß. Nein, spiel das mal wieder. Das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Echt? Ich spiele ständig. Das hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Nein, also auch da bin ich nicht. Meine Kinder haben es überhaupt nicht verstanden und das hat überhaupt keinen Spaß mehr. Und da gibt es keinen schönen Mehrspielermodus. Du musst den Ton anmachen. Es gibt keinen schönen Mehrspielermodus. Das gibt's nicht. Aber deswegen will ich ja einen dritten Teil. So. Also, willkommen beim Gaming-Podcast. Ja. Wo wir gerade bei hörenden Feedback sind. Philipp, was wolltest du sagen? Du hast völlig anders erzählt, aber mach weiter. Nee, mich hat noch eine E-Mail erreicht über unser Webseitenformular und da hat jemand gefragt, ob er die Notizen zu der Folge von Jasmin haben kann, zur Chicken Ranch. Und ich wollte ihm schon antworten, er hat aber einen, das ist lustig, ich habe hier stehen, seine E-Mail-Adresse enthielt einen Schriebfehler. Das ist ein schönes Beispiel für Murphys Gesetz, aber... seine E-Mail-Adresse erhielt einen, es war, glaube ich, kein einfacher Buchstabendreher, weil sonst hätte ich es ausgetüftelt. Ich glaube, da war noch mehr kaputt und ich konnte ihm nicht antworten. Also wenn derjenige jetzt zuhört, am besten einfach direkt bei Jasmin melden, bei Her Story auf Twitter. Die gibt bestimmt gerne raus. Cool. Jetzt bist du dran, Philipp. Ja, die Überleitung ist jetzt natürlich nur noch aus der Hölle, aber ich habe einen Automat gesehen. In der Pfalz, ich war unterwegs, ein Urlaub. Spielautomat. War sehr schön. Nee, kein Spielautomat, sondern ein Getränkeautomat. Okay. Und zwar ein sehr spezieller, und zwar ein Weinautomat, wo du komplette Flaschen Wein ziehen konntest, komplette Flaschen Wasser und Gläser. Also, okay. Aber der stand halt irgendwo, weil Der stand in dem Innenhof von dem Weingut einfach. Okay. Und wir waren halt unterwegs und es wollten sich Menschen mit Wein eindecken. Und die Weingüter hatten aber noch nicht offen, weil die halt erst nachmittags, dann eher spät abends, spätnachmittag wieder aufgemacht haben. Und dann liefen wir herum. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja witzig vom Namen her, von dem Weingut, da kaufe ich jetzt mal eine Flasche und bring's hier meinem Vater mit, weil der sozusagen, die heißen halt mit Nachnamen wie mein Vater mit Vornamen. Und das wäre doch witzig. Und dann sind wir auf folgende Automaten gestoßen. Ja, das ist einfach wie ein typischer Automat, den man vom Bahnhofssteig genau, kennt, nur mit Weinflaschen. Genau, aber das sind eben diese neueren, aber wo dann so ein Wagen... Die Gläser dann runter innen und so? Nee, also es purzelt nicht runter mit so einer Schnecke, das fände ich auch sehr gut. Aber das sind diese neueren, wo dann so ein Wagen hinfährt, die Flasche einsammelt, wieder nach unten fährt und dann in so eine Auslassklappe rauslässt. Finde ich sehr cool, behaupte ich aber, kann ich toppen. Weil in Koblenz waren wir in einer Pizzeria und da kannst du Zapfhier und Wein machen. Ah, habt ihr das schon mal gehabt? Das kannte ich nämlich nicht. Du kriegst dann eine Wein Karte. Schmeckt mir nicht, von der du kriegst eine spannend, Karte, wo du quasi Guthaben aufbuchst und dann hast du hier quasi eine Art Automat, also wo die Weinflaschen drin stehen. Okay. Ja, aber warum sollte ich das tun? Und dann kannst du dir quasi die Karte des Cutler NFC-mäßig hinhalten und kannst dir jeweils aus diesen Weinflaschen. Also ich würde mal behaupten, was rausziehen. Das würde ich mega. Ja, aber Sekunde, eine Frage, weil also es sieht ein bisschen aus wie so diese Cola-Dispenser, aber sozusagen, dass du direkt eine Flasche Wein dahinter siehst. Ne, es stehen Weinflaschen drin und es ist sieht sehr wertig aus. Also genau, es ist genau. Jetzt nicht irgendwie, ja, aber so das Prinzip ist das gleiche. Du hast so einen Hals, worüber das so rausgepumpt wird. Für mich wäre die Frage, kannst du deine Karte hinhalten und von irgendwas nur ganz wenig nehmen und dann wird ganz wenig abgebucht? Weil dann könntest du jetzt sagen, ich probiere mal drei Sorten. Das glaube ich ist tatsächlich so, aber ich werde es einfach demnächst im schönen Koblenz nochmal ausprobieren. Dann mit Cola mischen. Oder halb und halb machen. Ja. So. So macht mehr Rosé, immer Weißwein und wer Rotwein. In Koblenz geiles Airbnb hat und mich kostenlos einladen wird, der sagt mir bitte Bescheid. Habt ihr schon mal in Fürth aus dem Automat Schäufeler probiert? Alter, wo ist Schäufeler-Automat? Es gibt einen Schäufeler-Automat in Fürth. Ich glaube, da an der Fressmeile da unten. Gehen wir nachher dann noch? Gehen wir nachher noch? Das klingt auch sehr. Das ist vor allem, wir fangen gerade um sieben jetzt das Reden erst so richtig an, bis wir fertig sind. Ich glaube, das wird dann eher wieder später snacken. Oh, das schafft man nicht mehr, dann bin ich wieder in meiner Fastenphase. Das geht leider nicht, Dominik. Du hast eine Fastenphase? Ich Intervallfaste gerade. Ah. Ja, das passt ja gut zum Thema der heutigen Folge, das da ist. Ja. Emus. Ja, weil Geflügel ist ja. Emus faste ich nämlich auch. Schön, dass du fragst. Ich habe ein bisschen das Problem hier, dass es zu warm ist für Ledersessel und ich hier so, also wenn man das so schmatzen hört. Nee, das hört man nicht gut. Dann bin ich das. Aber ich wollte gerade sagen, es ist auch wieder ein, Jürgen sitzt majestätisch drin, verschmilzt aber so ein bisschen mit dem einzelnen Sessel, während ich hier neben Dominik auf dem Sofa sitze und Dominik hat einfach schon die Form des Sofas angenommen. Es ist so wie die Evolution des Menschen immer. Ja. Jürgen. Mal das wieder. Ist wirklich kein schönes Bild. Das stimmt. Aber da kann ich jetzt nichts für. Nee, weißt du, was jetzt gut gewesen wäre? Wenn er in dem Moment ein Selfie gemacht hätte und den Spruch gemacht. Ich habe mir überlegt, also bei der Herfahrt habe ich mir überlegt, was mal witzig wäre, wenn ich wirklich einfach einschlafen würde. Ja. Mittel. So Mittel. Was würdet ihr mit mir machen? Mittelwitz. Die Hand ins nasse Wasser. Nee. Nasses Wasser. Das sind auch so Oldschool-Witze. Jetzt weiß ich schon, warum die Leute diesen Eindruck haben, dass wir so die... Wir sind halt alt. Aber Jürgen hat mir unterstellt, ich möchte ewig jung bleiben. Nee, was war das vorhin? Weshalb hast du das gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wegen der lauten Musik im Auto. Wegen der lauten Musik im Auto. Weil ich mit lauter Musik mitgesungen habe. Ja. Schuldig. Ich habe das Problem, dass bei unserem Elektroauto, wenn ich das Verdeck aufmache, ich den Radio nicht laut genug stellen kann, um Podcasts zu hören bei Landstraßengeschwindigkeiten. Ja. Das ist wirklich Rich People Problems. Das ist wirklich ein Problem. In meinem RS5 Cabrio ist bei offenem Verdeck der Motorsound zu laut. Cabrio. Das ist das kleinste Cabrio der Welt, glaube ich. Aber es ist schön. Es ist schön. Für was steht denn EMU? Es steht nicht für Elektro. EMU. Elektromolekular. Tatsächlich ist die Herkunft des Namens, des Begriffs nicht ganz geklärt. Ach, spannend. Glaube ich zumindest. Okay, cool. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, genau. Müsst ihr jetzt mindestens im Internet nachschlagen, um mich zu widerlegen. Der Dominik hatte das Thema vergessen, von daher kann ich ihn wieder gut damit überraschen, dass wir heute über den großen Emu-Krieg in Australien reden wollen. Könnte ich den vergessen. Und mir ist eingefallen, allerdings erst nachdem ich es als Thema angekündigt habe, aber mir ist eingefallen, dass das mal in unserem ersten Jahr schon, glaube ich, einer unserer ehemaligen Kollegen als Themenvorschlag eingereicht hat. Ja, wer war denn das? Der Herr Schönlein. Vielen Dank, Herr Schönlein. Ja. Hört so, ihr noch? So hören wir auf Folgenvorschläge von, ja, aus der Community. Und wenn das, du noch hörst, gib ein Lebenszeichen. Und dass da auch dich. Menno Sven auch mal eine Folge drüber hatte. Das was? Da auch Menno Sven. Also über den Emo-Krieg gibt es ungefähr 100 Podcast-Folgen. Ja, jetzt gibt es gleich 101. Ein sehr bekanntes Phänomen, jetzt gibt es gleich 101. Aber ganz kurz noch, ein letztes. Du hast es angerissen, weil wir haben nicht drüber gesprochen. Wir werden einen Auftritt gehabt haben. Der ist jetzt in der Zukunft jetzt, vor euch, aber wenn ihr es hört, in der Vergangenheit. Wo wir mit dem Thema schon fast durch sind, fängt er damit an noch. Ja. Das stimmt. Möchtest du noch weiter drüber reden? Nee. Das war ganz toll, der Auftritt. Cool. Ja. Wenn es kein Essen kostenlos gab für mich, dann werde ich patzig geworden sein. Dominik hätte gerne gemischtes Hack zum Abendessen. Oder waren es, nein, es war was anderes. Burger oder Pommes. War es gemischtes Hack oder waren es beste? Es war gemischtes Hack. Es war gemischtes Hack. Burger oder Pommes. Das hätten sich die Australier in den 1920ern, die hätten sich so eine Wahl gewünscht, ja? Weil 1920 in Australien. Da fallen gerade weltweit die Preise für Waren. Und Australien ist, die hatten gerade erst eine starke Inflation. Das können wir jetzt vielleicht nachfühlen, wie sich das anfühlt gerade. Aber bei denen betrifft es hauptsächlich Weizen und Wolle. Und das sind so die Dinge, die die halt exportieren in den 1920ern. Und es betrifft auch gerade zukaufen, müssen die auch andere Dinge. Insgesamt ist gerade die große Depression unterwegs. Nicht so super. Ist nicht so super. Die Welttournee quasi der großen Depression. Ja. 1929 crasht die Wall Street und in der Folge und der Folge der Folge dann auch irgendwann die australische Wirtschaft. Und in der Zeit kommen auch, also ein bisschen früher schon, kommen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg zurück, auch nach Australien. Und die werden dann mit staatlicher Unterstützung in so Farming Communities quasi untergebracht. Mhm. Also die kriegen subventioniert ein Bauernhaus und ein Stückchen Land und in der Hoffnung, dass die sich da quasi dann so ein bisschen fangen. Dass die sich da beschäftigen etablieren und zum Bruttoinlandsprodukt irgendwie beitragen. Steigern das Bruttosozialprodukt. Und er ernährt sich ja damit auch in dem Moment gleich. Ja, genau, und er ernährt sich damit ja auch. Und, schon mal nicht verhungert, schon mal gut. Naja, klar. Das gibt erstmal so 5000 Soldaten, die dieses Angebot gerne annehmen, also das ist schon eine ganze Menge. Und 5000, die es nicht gerne machen. Und bis ins Jahr 1920 werden 90.000 Hektar Land an diese Veteranen ausgegeben. Aber die Australier haben ja dicke. Ja, die haben dicke Land, aber ist nicht jedes. Frage, man will auch nicht alles haben. Gehört, genau. Mal so, ich frage mir nur so. Was? Waren da nicht vorher auch mal Leute und. Das ist nicht so schlimm, aber nicht jeder Quadratmeter. Sind ja keine echten Menschen. Nicht jeder Quadratmeter ist gleich. Indigene Völker, ist gleich. So, die reden mal oldschool, so muss es sein. Also Kolonialisierung, Ich glaube, in Australien gibt es auch genug Platz, wo vorher keine indigenen Völker waren. Ja, das ist tatsächlich relativ. Das ist halt leider ein bisschen trocken dann. Aber es ist halt nicht alles auch geil zum Farmen geeignet. Nee, von Ansbach hat ein Bauer einen der Übergang. Bei Ansbach hat ein Bauer einen nahegelegenen Weiher abgepumpt, um sein Feld damit zu wässern. Aber nicht seine? Nee, nicht seine. Wow. Den Badeweiher im Ort. Ja, ernsthaft? Das ist geil. So. Aber Schwimmbad leer gepumpt. Kann man doch mal machen. Klopfpflanzen. Und also ich hab's gerade gesagt, 5000 Soldaten schon gleich irgendwie 1920 und bis, also in den 10 Jahren bis 1929 gibt Australien auf diese Weise Farmen an insgesamt 37.500 Nachwuchsfarmen aus. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Absolut. A, wie werden die geschult? B, bauen die alle das Gleiche an? Ja, die werden gar nicht geschult. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Also das sind natürlich alles keine Farmer und ja, das Land im australischen Inland ist ja auch nicht überall so richtig super fruchtbar. Und das sind so nur zwei von vielen Gründen, warum viele dieser Farmen failen. Locker die Hälfte. Ja. Die haben zu wenig Kapital, die haben zu wenig Durchhaltevermögen, die haben zu wenig Plan, die haben zu wenig Gewinn beim Verkauf von ihren landwirtschaftlichen Produkten, weil gerade große Depression und so. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und was die Sache nicht leichter macht, ist, dass Australien sich in den 1920ern auch noch brutal verschuldet. Australien ist der größte Abnehmer von Schuldengeld, das ist ein ganz merkwürdiger Satz, aber es ist quasi in den Londoner Banken ist Australien der größte Schuldner in dieser Zeit. Mhm. Die nehmen die größte Summe an Kredit auf in diesem Jahrzehnt. Und das, obwohl die so viel Wolle und Weizen exportieren wie nie zuvor. Noch ein Punkt verschlechtert die Lage. Großbritannien oder vielleicht auch eher nur Winston Churchill setzt den Wechselkurs von Pfund Sterling in Gold auf einen Wert aus dem Jahr 1913 fest. Ja, also den Umtauschkurs der Währung in Gold wird einmal festgelegt und Gold wird dabei aber heftig überbewertet. was dazu führt, das ist jetzt total kompliziert, aber glaubt's mir einfach. Das heißt, die Exporte kriegen, sind super billig. Beziehungsweise bringen kein Geld ein. Nee, die oder? Exporte, die britischen Exportgüter sind auf dem Weltmarkt extrem teuer. Genau. Aber die australischen? Ja. Moment, ist das noch das Gleiche sozusagen? Weil Commonwealth? Nee, das Problem ist, dass für Großbritannien ist das Problem managebar. Ja. Aber Australien, deren Pfund hängt ebenfalls am Kurs für englische Sterling. Okay. Und für die ist es kacke. Das heißt, weil die ihre Sachen nicht mehr loswerden. Genau. Weil keine Bock haben, so viel Geld für Weizen und Wolle auszugeben. Unterm Strich halbieren sich die Erträge für australisches Weizen und Wolle bis ins Jahr 1930. Wahnsinn. Und Australien verspricht seinen Farmern daraufhin Subventionen für Weizen, die werden aber nie ausbezahlt. Mhm. Also es ist viel Worte, einfach könnte man auch zusammenfassen, ist eine Scheißsituation. Mhm. Gerade. Also fahren wir die Hälfte Gehalt so. Na gut, es ist halt auch, ich stelle mir das auch krass vor, wenn du halt gerade so ein Gut wie Weizen oder Wolle hast, was halt kein so ein Hightech-Gut ist, dass du das vergleichsweise, blöd gesagt, kriegst du woanders sublimieren auch? Kannst oder halt auch woanders herkriegst versus ein, keine Ahnung, englische Hochtechnologieprodukte, wo du sagst, ja, kriegen wir halt sonst nirgends. Ja. Die Arbeitslosenquote klettert bis auf 32% im Jahr 1932. Holy moly. Viele Arbeitslose, wenig Steuereinnahmen und der Teufel beginnt sich zu kreiseln. In den 1930ern sind in Australien auch einige Shantytowns entstanden, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das, also so richtige Ghettos mit so Wellblechhütten und Pappwänden und genau, also so müsst ihr euch Australien vorstellen. Nochmal kurz auf die Soldaten, die jetzt Farmer sind. Ich habe ja schon gesagt, manche schaffen es, viele schaffen es nicht. Es gibt auch noch Siedler, die aus Großbritannien kommen, also zusätzlich zu diesen Soldaten. In den 1920ern sind es mehr als 200.000 Menschen, von denen auch viele denken, ja, wir machen jetzt hier einfach ein paar Farmen auf und schaffen das dann schon. Die werden auch von der australischen Regierung ermutigt, dass sie herkommen. Denen wird teilweise die Reise bezahlt, ja, weil die wollen halt irgendwie noch mehr Farmer im Land. Und die kriegen teilweise auch Subventionen für ihre Farmen. Also die pumpen viel Geld in die Farmwirtschaft. Mhm. Bei einigen von diesen Farmen, das fand ich dann auch ganz nett, bei einigen von diesen Farmen, die es nicht schaffen, ja, die stehen dann irgendwann leer. Und dann kommen irgendwelche erfahrenen italienischen Bauern und nutzen das gute Wetter und die leerstehenden Farmen, um dann Wein anzubauen. Und das scheint für viele irgendwie zu funktionieren. Also für die. Für Australien ist ja auch ein bekannter Weinanbauort unterdessen. Das ist vielleicht tatsächlich damals entstanden dann erst. Mag sein, das hab ich, dem bin ich nicht weiter nachgegangen, aber das fand ich irgendwie lustig, dass dann die ganzen subventionierten Weizenfarmen, die scheitern alle und dann kommen ein paar Italiener und bauen Wein an. Wie ist denn das? Braucht Wein viel Wasser? Ich denke schon, dass Wein auch viel Wasser braucht, aber das braucht vor allem auch viel Sonne. Ja, ja. Aber ich meine, wenn du sagst, du hast eine Ecke, wo es eher zu trocken und zu heiß ist, dann hast du ja vielleicht, Sonne hast du vielleicht. Ja, wir sind aber hauptsächlich in dem Bereich, da kommen wir jetzt gerade hin. Das subventionierte Land liegt größtenteils im Rivernia District in New South Wales. Und Randnotiz, da gab es vor dem Krieg viele deutsche Gemeinden. Ganz kurz, wenn wir uns Australien vorstellen, wo ganz grob, wir haben einfach nur so ein Bild im Kopf, ich glaub, der ist Klaus, so der rechts. Gerade Auto fährt und uns zuhört, der möchte auch ungefähr wissen, Leute, es muss ich jetzt wirklich aus dem Kopf, ich glaube, es ist so rechts, südlich rechts, so rechts. Aber ich bin nicht ganz sicher. Und das ist tatsächlich aber eine der landwirtschaftlich produktivsten Regionen in Australien, weil es da zwar heiß ist, aber weil es da auch viele Flüsse gibt. Deswegen Rivernia, also es hat tatsächlich auch der Name Herzen. Irgendwie damit zu tun. Okay. Ich meine schon. Also Wasser ist eher nicht so das Problem. Da gibt es tatsächlich auch, Australien hat ja auch verschiedene Klimazonen. Ne? Also ja. Da gibt es wahnsinnig viel. Ist einfach riesig. Da gibt es wahnsinnig viel Wüste, aber da gibt es auch wahnsinnig viel wirklich fruchtbare Gegenden. In Australien sind doch einfach zwei Felder bei Risiko. Oder drei? Ich weiß nicht, aber wenn du es lange genug besetzt hältst beim klassischen Risiko, dann gewinnst du automatisch irgendwann. Wenn die Leute die Aufträge vorher nicht erfüllen. Aber Cheat-Code, das ist tatsächlich so. Du hast nur einen Eingang und du kannst dich eigentlich nie richtig in Australien festsetzen. Zwei, oder? Ja, in den neuen gibt es zwei, aber im alten gab es nur einen. Okay. Und das war quasi der Grund, warum, wenn du das einmal für eine Runde gehalten hast am Anfang des Spiels und ihr bis zur Weltherrschaft gespielt habt, hast du mit Australien dann quasi immer zwangsläufig irgendwann gewonnen. Es hat zwar 3 Tage gedauert, aber ich kann mich erinnern, wir haben sehr, sehr lange. Aber ich wollte gerade sagen, was ich einfach nie erlebt habe, dass ich mit Nordamerika oder auch Europa länger gehalten hat. Ja, klar. Also Südamerika und und Afrika, ja. Australien eigentlich immer, aber die anderen. Genau. M-m. Naja, also der Premier Stanley Bruce will jetzt in den 1930ern, gerade in dieser Region, will er das noch weiter ausbauen. Entgegen all der Probleme und entgegen einer großen Hitzewelle und Dürre, die in Australien im Jahr 1932 herrscht. Und die Dürre wirkt sich jetzt aber nicht nur auf die Flora aus, sondern betrifft natürlich auch logischerweise Fauna. Die Fauna. Ja. Und die zwingt zum Beispiel die in Australien beheimateten Emus zur Wanderschaft. Jetzt kommt. So, das ist jetzt quasi so der Ausgangspunkt unseres Kriegs. Der Emu, das vielleicht auch noch vorneweg, ist sowas wie ein Vogelstrauß, nur mit viel mehr Wasserverbrauch. Nur schlechter. Also so im Quartett wäre der quasi im Wasserverbrauch, wäre der viel schlechter als der Strauß. Okay. Ja, der hört dann auch immer so traurige Musik, schminkt sich so schwarz-weiß und. Nein, das mit U. Ach so. Ich habe noch mehr Fakten über Emus, die ihr vielleicht wisst, vielleicht aber auch nicht wisst. Fun Fakten über Emus. Es ist Jürgen. Die zweitgrößte noch lebende Vogelart nach dem afrikanischen Strauß, aber nicht verwandt und nicht verschwägert. Ursprünglich hieß das Tier der neuholländische Läufer. Und tatsächlich ist die Herkunft des Begriffs Emu unbekannt. Das sind Pflanzenfresser, wobei Jungtiere auch Raupen, Heuschrecken und Ähnliches verspeisen. Nur Jungtiere? Ja, ich glaube schon. Okay. Und die Ernährung besteht meist aus Früchten, Beeren, Samen, Blüten, junge Pflanzenschößlinge, frisches Gras, Kräuter, also ein Zeug. Okay. Also, wie lange hält dann so ein Bär? Findet ihr ihn ein bisschen? Der hält sehr lang, weil die ja dann irgendwann aufhören, Fleisch zu essen. Naja. Marge Simpson wurde irgendwann unterstellt, eine Emu-Farm zu öffnen. Emu-Farm? Mhm. Emus fliegen nicht. Die haben nur rudimentäre Flügel. Ich meine, das war jetzt nicht so spannend. Emus sind oft in Herden unterwegs und ich habe nachgeschlagen, das ist der richtige Begriff dafür. Emus werden bis zu 20 Jahre alt, in menschlicher Obhut gerne auch mal 40. Im Nürnberger Tiergarten wurde im Jahr 2017 ein Emu im Alter von 46 Jahren eingeschläfert. Wow. Im Naturzoo Rheine lebt ein Emu schon seit über 50 Jahren. Ich weiß nicht, ob es derzeit welche in Nürnberg heute noch lebt. Das weiß ich nicht tatsächlich. Die Heimat ist Australien, ja. Die Höchstgeschwindigkeit ist 50 km/h. Sie erreichen eine Größe von 1,90 Meter und ungefähr bis zu 45 Kilogramm. Können die laut genug Podcasts hören? Ich bin total überrascht, dass die nicht mit dem Vogelstrauß. Wenn sie beim Dominik im Auto mitfahren, dass die nicht mit dem Vogelstrauß verwandt sind. Das hätte ich jetzt schon vermutet. Ich habe noch mehr überraschende Fakten über Emus. Wir sind noch lange nicht fertig. Ach so. Weiter geht's mit Fun Facts über Emus von und mit Jürgen. Sie geben tiefe, dröhnende Laute von sich, die man in 2 Kilometern Entfernung noch hören kann. Das machen sie aber nur während der Brunft. Oh yeah, Barry White Vogel. Emus werden sehr aggressiv in der Zeit, wo die Jungen frisch geschlüpft sind. Das haben viele Vögel an sich. Oder wenn Tiere irgendwie in die Ecke gedrängt werden. Emus können große Fettspeicher anlegen, müssen aber täglich trinken. Fehlen Wasserquellen, kann es zu Massenwanderungen kommen. Und das ist witzig, weil der Vogel sonst eigentlich ein Einzelgänger ist. Aber wenn er dann so mal auf der Suche nach Nahrung und Wasser irgendwie rumläuft und mehrmals auf den gleichen anderen Emu trifft, dann tun die sich zusammen und wandern zusammen weiter. Okay. Ich kann hier kurz berichten, im Tiergarten der Stadt Nürnberg, ist es leider weggesprungen, jetzt musste am Montag, den 28. August 2017, der einzig verbleibende Emu altersbedingt eingeschläfert werden. Nein. Der Vogel konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Also das heißt, scheinbar konnte er sich nicht mehr erholen. Keine mehr. Okay, aber habe ich auch noch das Verhalten nie gehört, dass wenn du eigentlich zu wenig hast, dann möchtest du extra teilen. Naja, aber du möchtest auch nicht da schon nach Wasser noch suchen, wo der andere schon gesucht hat. Also es ist vielleicht schon sinnvoll, sich dann in dem Moment, wo man einen mehrmals trifft, sich zusammenzuschließen. Mhm. Und sie wandern dann immer in Richtung von Regenwolken, was ich auch schön finde. Emus. Beim Emu-Männchen verdoppeln sich die Hoden in der Größe während der Paarungszeit im Sommer. Das finde ich, solltet ihr auch wissen. Das Weibchen baut das Nest, aber das Männchen brütet. Und währenddessen zieht das Weibchen nicht selten in das Gebiet eines anderen Männchens und paart sich dort erneut. Ist es dein Ernst? Das Männchen brütet 8 Wochen lang und isst und trinkt in der Zeit nichts, was ich krass finde, wenn die sonst täglich trinken müssen. Ja, vor allem auch, ist ja jetzt auch nicht gerade eine Klimazone, wo du sagst, naja, da ist eine Zeit Regen. Und aber der bewegt sich dann auch nicht, sondern er steht nur auf, um die Eier zu wenden, was ich auch sehr schön finde. Naja, das ist ein bisschen wie bei Pinguinen fast. Ne? Vor allem, wenn die doppelt so groß sind, dann sind die auch viel schwerer zu wenden. Hervorragend. Ich wünschte einfach, die Leute würden gerade dein spitzbübisches Zusammenzucken der Schultern und sein Das war großartig. Das weiß ich von mir, diesen Vorwurf. Ich habe ganz normal geguckt. Jungtiere haben eine typische schwarz-weiß gestreifte Zeichnung und sind schon Stunden nach der Geburt in der Lage zu laufen. Emus schmecken eher nach Rind oder Lamm, irgendwo zwischen Rind und Ente. Das ist bei Staus auch der Fall. Hat viel Protein, wenig Fett und Cholesterol, viel Eisen und Vitamin C, ist also eigentlich gesünder als Rindfleisch, aber auch teurer. Mhm. Anfang 2000, das finde ich auch spannend, gab es einen immensen Schub, vor allem in Amerika, dass man Emus züchtet, um die als Steak-Alternativen quasi zu farmen und zu essen, weil es halt gesünder ist. Das hat aber sehr schnell auch wieder nachgelassen, dieser Trend. Aber aus keinem bestimmten Grund, sondern einfach, weil der Markt es nicht angenommen hat. Es hat halt nicht funktioniert, genau. Okay. Die Eier schmecken ähnlich wie Hühnereier, sind aber viel größer. Farblich sind sie grünlich-braun, damit sie im Gras gut getarnt sind, und sie wiegen bis zu 900 Gramm. Es waren erstaunlich viele Fakten über ihn. Bei meiner Verwandtschaft in Rheinland-Pfalz gibt es eine Straußenfarm, die anscheinend eine der größten in Europa ist. Und da kannst du für damals 40 Euro kannst du ein Straußenei kaufen. Und 40 Euro? Ich glaube, dass es 40 Euro gekostet hat. Ich bin mir nicht sicher. Gibt es auch Brautsträuße? Und das ist aber halt, ich habe unseren damaligen Koch habe ich gefragt von der Arbeit, ob, wenn ich ihm so ein Straußenei brächte, so, ob er das dann machen würde. Aber ich glaube, er hat mich nicht ernst genommen. Oh ja, ich gucke gerade irgendwie so im Internet, das ist gar kein so ein unrealistischer Preis. Es ist halt auch gigantisch. Also ich meine, das ist beim Emu genau das Gleiche. So. Das ist halt so groß wie 40 Eier. Also 900 Gramm Ei ist schon, das musst du brauchen, da brauchst du schon viel Hunger zum Frühstück. Ja, da brauchst du sonst nichts. Jetzt sagen wir, ein Straußenei wieder im Vergleich sind 1,5 Kilo, 1,2 Liter und das ist ungefähr so viel wie 20 bis 25 Hühnerei. Das geht ja noch. Ja. Also, wir haben ja eben gelernt, dass Emus auf der Suche nach Wasser gerne mal Massenwanderungen veranstalten. Das ist ein bisschen wie die Deutschen in den 80ern nach Bibione. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Den fand ich sehr schön. Den fand ich wirklich schön. Auf der anderen Seite, sorry, manchmal finde ich mich auch einfach witzig. Ja, ist das schön so. Aber ich werde es nicht müde zu wiederholen. Etwas, wo ich früher immer gedacht habe, man kann doch nicht über die eigenen Witze lachen. Doch, nein, mega. Wenn man den selber lustig findet. Natürlich. Also wenn du nicht über deine eigenen Witze lachen kannst, wer soll denn dann über deine Witze lachen? Wie Alf, das sagt der Willi mal zum Alf, dass er das total toll findet, dass er die Fähigkeit hat, über sich selbst zu lachen. Du musst den Punkt erwischen, wo du in einer Gesellschaft bist und 5, 6 Witze erzählst und der Einzige bist, der über diese Witze lacht, dann läuft was schief. Dann ist es irgendwann schwierig. Oder? Vor allem laut lachen in Gesellschaft. Aber es ist irgendwann awkward. Die einzig richtige Antwort. Ja. Oder du hast irgendwie lauter Leute um dich, die halt keinen Spaß verstehen oder vielleicht ist es dann doch nicht ganz der angebrachte Anlass gerade im Moment. Ah ja, okay. Auf der anderen Seite sind mehr und mehr Farmen in Australien am Start, die zur Bewässerung der Felder, auf der anderen Seite, was habe ich Ihnen gerade erzählt? Ach so, ja, die Emus auf der Suche nach Wasser wandern. Aber auch die Leute brauchen Wasser. Die Leute brauchen Wasser, aber das ist ja für die Emus jetzt ziemlich cool, weil die für ihre Felder da jetzt künstliche Flüsse und alles mögliche anlegen und Seen und Wasserspeicher und ja, das finden diese Emus natürlich gar nicht schlecht, weil da müssen die gar nicht mehr so weit laufen und da gibt es überall dann irgendwelche Gräben mit Wasser und Seen und so halt Bewässerungs... Ist hier genug für alle da. Bewässerungsdings. Ne? Und das kollidiert jetzt irgendwie. Und weil Emus auch, ich habe ja gerade schon ein bisschen aufgezählt, was die gerne fressen, was auch noch dazu zählt, ist junger Weizen. Das mögen die ganz besonders gerne. Und das ist ein Problem. Weil Carbs einfach nicht so gut sind. 20.000 Emus bedrohen die Farmen in New South Wales. Der Emu, das habt ihr euch jetzt vielleicht, könnt ihr so ein bisschen, ich habe ein bisschen was erzählt über den Emu, ich hoffe, ihr könnt euch den jetzt so ein bisschen vorstellen. Das ist für einen Vogel ein ziemlich großes Tier. Und der ist auch ziemlich stark. Und der kann jetzt so einen Zaun auch mal niederreißen. Ja? So einen Zaun, den der Mensch vielleicht um sein Feld gezogen hat, um Kaninchen zum Beispiel fernzuhalten, ist ja auch gerne mal ein Problem in Australien, das hält so ein Emu halt nicht auf. Ne? Und jetzt kommen die nicht nur auf den Acker und fressen deinen Weizen, sondern die machen auch noch deine Zäune kaputt, damit die Kaninchen auch noch deinen Weizen fressen. Treten alles kaputt auch. Machen alles kaputt. Also es ist quasi Albtraumversion einer Heuschreckenplage. So. Ja, wie ein bisschen die deutschen Impfionen. Quatsch. Nachdem nun der Emu mit einem geschätzten Bestand von 20.000 Tieren in der Gegend zum echten Problem für die Landwirtschaft wird. Was ist mit dem Rest des Bestandes? Sind die nicht geschätzt? Naja, der Rest des Bestandes, ich glaube, es gibt noch mehr im restlichen Land, aber da ist die Lage nicht so zugespitzt. Aber die mag man nicht oder wenn die nicht so geschätzt sind? Ja, die gehen ein bisschen einfach unter. Okay. Tatsächlich erklärt Australien dem Tier... dem Krieg kommt als nächstes. Sie erklären es erstmal zum Ungeziefer. Der Emu wird offiziell als Ungeziefer eingestuft. Was hat das zur Folge? Naja, dass man ihm den Krieg erklärt. Das ist die hauptsächliche Folge. Also es wird als wie ist das englische Wort? Vernum? Also es ist die Klassifikation, ja, und dann ist es halt kein Vogel mehr, sondern es ist halt Ungeziefer und es ist wahnsinnig spektakulär, weil vor 1922 war es noch eine geschützte Tierart. So schnell geht es. So schnell fällst du in der Gnade, ja. Oder aber wie viele Storys ja auch in Australien gibt mit einem, oh, und dann bringen die hier mal Schlangen her, dann räumen die auf, zack, viel zu viel Schlangen. Ja, das also diese, noch bitte aufheben. Ja, ja, okay. Ich kenn's auch nicht im Detail, von daher, mehr kann ich gar nicht sagen. Also, ne, wir haben jetzt hier so eine Emu-Plage und Emu wird jetzt zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Ne? Und jetzt haben wir auf der anderen Seite die Farmer, die ja alle mal beim Militär waren. Ist ja eigentlich total naheliegend, ne, dass die jetzt hier ihre Gewehre rausholen und Jagd auf diesen Laufvogel machen. Nicht sehr erfolgreich, möchte ich anmerken. Und sie töten schon ein paar, also es ist jetzt nicht so, dass die gar nichts reißen, aber auf die Gesamtpopulation der Tiere macht das jetzt nicht wahnsinnig viel Eindruck. Aber haben die eigentlich wenigstens in Anführungszeichen was davon, dass sie dann zumindest die Tiere nutzen können? So ein bisschen dem abreagieren und so. Ich glaube, nee, das innere Gleichgewicht ist das ganz. Ja, und gut. Schmeckt ja auch gut. Letzteres wäre eher die Sache. Also sind die dann nutzbar, dass man sagt, irgendwie Federn, Fleisch verwerten und so weiter? Ja, ich denke schon, aber tatsächlich ist das jetzt nicht so, dass die in der großen Masse hier Emus erlegen. Also die ein paar Einzelne erwischen sie schon. Aber wir kommen gleich noch drauf, warum Emus zu jagen gar nicht so, ist halt schnell, gar nicht so naheliegend. Gar nicht die halten was aus. Also der nächste Schritt in der Eskalation ist auf jeden Fall, dass Australien Kopfgelder auf Emu-Schnäbel aussetzt. Mhm. Ja, also das Ganze noch ein bisschen befeuert. Und auch das funktioniert aber eher schlecht als recht. Ich habe Schnabelgeld ausgesetzt. Denn die Farmlandsoldaten, die sind recht schnell ziemlich leer geschossen und bitten jetzt die Regierung um Hilfe. Ja. Wir brauchen Munition. Und jetzt kommt George Pierce, der Verteidigungsminister, und veranlasst, dass eine Armee, bestehend aus 3 Soldaten, dass eine Armee entsandt wird, bewaffnet mit 2 Lewis-Maschinengewehren und rund 10.000 Kugeln. Außerdem ist ein Kameramann dabei, weil dieser Kampf gegen den fiesen Vogel, das wird auch so ein bisschen als Propaganda genutzt, ja. Okay. Also Australien kümmert sich um seine Farmer und die Bedrohung durch das gefährliche Emu, ja. Ich stelle mir gerade vor, Predator 1, habt ihr gesehen, wie sie halt irgendwie was im Dschungel denken, was ist, und einfach mal eine komplette Gatling-Gang in den Dschungel entleeren und dann aber nichts treffen, außer Bäume fällen. So. Das ist ein sehr schöner Gedanke, merkt ihr den kurz? Ja. Also Dylan! Tatsächlich nutzen die jetzt das so ein bisschen, man könnte jetzt sagen, oh, wie doof, dass die hier auf Vögel schießen wollen, aber die schlachten es tatsächlich so als positive Propaganda aus. Wir machen was für unsere Farmer, ja, wir setzen uns ein, wir schicken die Armee. Wir schicken 3 Leute, ja. Das Soldatentrio wird angeführt von einem Major G.P.W. Meredith aus der 7th Heavy Battery der Royal Australian Artillery. Und unter dessen kompetenter Leitung brechen sie am 2. November 1932 zur Operation Laufvogel auf. Das habe jetzt ich so genannt. Kurze Frage. Kommst du dir nicht ein bisschen verarscht vor, wenn du so einen hohen Titel hast und wirst du mit 3 Leuten losgeschickt, einen Vogel? Nein, der wird ja mit 2 Leuten losgeschickt. Der hat nur drei Vornamen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Titel. Nee, aber so meinem Rang her. Na gut, es ist eigentlich PR. Ne? Es ist PR, der steht vor der Kamera. Ich weiß gar nicht, wie verarscht sich der vorkommt. Ich weiß gar nicht, ob der nicht auch dieser Propaganda zum Opfer fällt. Ob der nicht auch sagt, es ist ja ein heroischer Kampf gegen Vaterland. Gegen das Geflügel. In Campion, 270 Kilometer nordöstlich von Perth. Also da sind wir. Jetzt müsstest du halt noch wissen, wo Perth ist. Und da ist die Lage mittlerweile dramatisch. Also da gibt es Farmen, die wurden schon mehr oder weniger komplett leer gefuttert. Ja. Man könnte sagen, die Emus haben früh in diesem Krieg schon einige Erfolge zu verzeichnen. Direkt nach ihrer Ankunft im Kriegsgebiet treffen die Soldaten auf eine Gruppe mit vielleicht 50 Feinden. Und klar, was jetzt passiert, Dominik, du hast es gerade schon beschrieben. Volle Knecke draufhalten. Also sie treiben erstmal noch ein bisschen die Tiere so zusammen und dann schießen sie halt, was ihre Maschinengewehre hergeben. Und naja, die Vögel Hauen halt ab. Stieben auseinander. In alle Richtungen, mit Maximalgeschwindigkeit. Wir erinnern uns? 50 km/h. Es ist also saumäßig schwer, in diesem Chaos überhaupt irgendwas zu treffen. Also gezielte Schüsse kannst eigentlich knicken und planloses Streufeuer scheint einfach auch keinerlei Schaden anzurichten. Ich weiß genau, dass es jetzt mega eskalieren wird, bis am Schluss komplette Bombardements erfolgen. Ich weiß genau, wie das läuft hier. Das erste Gefecht Mann gegen Vogel endet mit nur minimalem Verlust auf Seiten der Gefiederten. Und also das hat schon mal nicht funktioniert. Wie viel Schuss haben wir verbraucht? Das haben wir beim ersten, weiß ich jetzt nicht, aber ich komme gleich im Zwischenstand. Sie stellt fest, okay, ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, ist das nicht. Wir brauchen einen Plan. Ja, vielleicht müssen wir irgendwie die Enge treiben in eine Falle. Ein Überraschungsangriff. Und jetzt wird diesem Major Meredith zugetragen, dass sich irgendwie 1000 Vögel in der Nähe bei einem Damm versammeln. Damn. Und jetzt legen sich die drei Soldaten dort am nächsten Morgen auf die Lauer und tatsächlich bei Sonnenaufgang tauchen dort einige Emu-Grüppchen auf. Und obwohl die Soldaten jetzt die Erfahrung vom Vortag haben und einen Hinterhalt legen, können sie ungefähr ein Dutzend Emus erschießen an diesem, also von ungefähr 1000, verbrauchen aber einige 100 Schuss Munition. Einer der Rekruten sagt später, die Emus haben bewiesen, dass sie nicht so dumm sind, wie man meinen würde. Nicht so dumm wie wir. Jeder Mob hat einen Anführer, immer ein enormer, schwarz gefiederter Vogel, 1,82 groß, der Ausschau hält, während seine Begleiter sich am Weizen vergehen. Bei dem ersten verdächtigen Anzeichen gibt er ein Signal und ein Dutzend Köpfe recken sich aus dem Weizen in die Luft. Wenn die ersten paar Vögel erschrecken, stürzen sie sich Kopf voraus in eine Stampede in den Busch, wobei der Anführer immer zurückbleibt, bis alle seine Follower in Sicherheit sind. Follower? Ja, das war meine Übersetzung. Ich habe kurz überlegt, warum das so spezifisch 1,82, aber ich bin mir sicher, es wurde eine, angegeben. Es ist eine, genau, eine übersetzte Größeneinheit. Bin ich froh, ich bin jetzt 1,83, ich kann es nicht gewesen sein. Es ist aber schon, also diese Vögel sind größer als ich. Ja. Das ist doch schon auch beeindruckend. Aber ich bringe ein bisschen mehr Gewicht auf die Waage, also ich könnte mich vielleicht nicht aber gegen ich glaub, so ein Ding werden. Langsamer. Das stimmt. Aber haben die, also ich meine, was mich gerade etwas verwundert, wir sind ja nicht im Jahr 1602, wo wir noch irgendwie ein Dürer nicht weiß, wie ein Rhinoceros aussieht. Die sind ja Australier. Moment, die kennen Dürer hat es super gewusst. Nein, es gibt manche Sachen, die er nicht richtig bezeichnet. Du hast egal. Recht. So, aber, und 1600 weiß ich auch nicht, ob das von der Zeit her stimmt. Was ich aber sagen möchte ist, wie blöd sind die denn? Also gibt es denn keine Forscher? Haben die denn nicht einen Spezialisten? Haben wir durch Jurassic Park nichts gelernt, nein, dass du einen Experten dabei haben musst? Das sind jetzt mal die ersten zwei Tage im Gefecht. Genau, also die werden jetzt irgendwann merken, dass sie quasi einen Experten für Emus haben wollen. Ich weiß, wie sie denken. Also ich muss leider sagen, steckt mal eure Hoffnungen nicht zu hoch. Also ja, die lebt dann so bei denen, ich muss bei ihnen leben, ich muss einer von ihnen werden. Und dann am Schluss ist so Avatar-mäßig, dass sie dann ist er auf Seite der Emus ist. So sich. Also was auch denen recht schnell auffällt, ist, dass diese komischen Laufvögel es irgendwie immer schaffen, dass die gerade so außerhalb der Schussreichweite von diesen Maschinengewehren bleiben. Also es sind verdammt intelligente Vögel. Gute Instinkte einfach auch. Aber nicht nur die Taktiken der Emus, sondern vor allem ihre Geschwindigkeit sind ein Problem. Was ist also der nächste logische Schritt? Autos. Wir müssen sie langsamer machen. Irgend so Teerfallen oder... Ich habe so einen krassen Roadrunner. Was Dominik sagt. Nein, ich kenne schon etliches, von daher. Ich mach Quatsch. Also wir schrauben die Knarren einfach auf die Ladefläche von einem Lastwagen. Das Dumme aber, die Viecher sind eh schon schwer zu treffen und von einem sich bewegenden Truck aus sind die bisher noch schwieriger zu treffen. Und in dem schweren australischen Gelände ist dieses Fahrzeug auch noch viel zu langsam für so einen Laufvogel. Und mit viel Spray and Pray schaffen es die Soldaten dann doch immerhin einen Vogel zu erlegen. Spray and Pray. Und der tote Vogel gerät irgendwie, das habe ich nicht ganz verstanden wie, aber der tote Vogel gerät irgendwie in die Steuerung des Lastwagens, woraufhin der Truck von der Straße abkommt und den Zaun von der nahen Farm fast vollständig demoliert. Also sie überfahren ihn eigentlich nur. Also die restlichen Emus entkommen. Ich würde sagen, das ist, können wir auch als Sieg für die Emus versuchen an der Stelle. Bis zum 8. November 1932 haben die Soldaten 2500 Schuss verballert. Ein Viertel ihrer Munition. Sie sollen zwischen 50 und 500 Emus erlegt haben. Also ja. Vernachlässigen. Selbst wenn wir die positivste Schätzung annehmen, brauchen die Soldaten 5 Kugeln pro Vogel im Schnitt. Krass. Ja, vor allem, weil ich glaube, dass die Zahlen realistisch eher bei vielleicht 200 liegen, ja, also deutlich schlechtere Quote. Das ist ja die Frage, wer jetzt, die Gewinner schreiben immer die Geschichte, so wer gewonnen hat, quasi die große Emu-Biografie. Eines haben sie, jede Menge Feedback. Ich kann dir tatsächlich sagen, in diesem Fall gibt's keinen Gewinner. Schreiben nicht die Gewinner die Geschichte, das kann ich dir. Okay, alles klar. Weil ich habe sie geschrieben. Ja. Bleiben wir mal bei dieser 20% Erfolgsrate, ja, dann können die Soldaten im Bestfall am Ende nur 2000 Exemplare über den Jordan jagen mit der Munition, die sie dabei haben. Aber ich weiß auch nicht, wie der Todesfluss in Australien heißt, aber ich sag jetzt mal Jordan. Ich weiß jetzt, wie sie das Problem damals gelöst hätten, wenn sie so Achievements halt irgendwie kreiert hätten. So. Ja, das haben sie ja mit dem Schnabelgeld eigentlich ja mehr oder weniger. Ja, du musst du schon besser machen. Wir lernen also, nicht nur die Männer... Nicht nur, dass die Männer scheiße schießen, sondern dass so ein Emu auch wahnsinnig robust ist. Ja? Den Emo, den sie mit dem Truck gerammt haben, in dem finden sie später 5 Kugeln. Alter. Okay. Nach dieser ersten Kriegswoche schlägt der australischen Regierung immens viel schlechte Presse entgegen, sodass das Verteidigungsministerium erst einmal den Rückzug anordnet. Also ganz klarer Etappensieg. Wir müssen uns zurückziehen. Für die Emus. Major Meredith hält immerhin fest. Game over, man, game over. Das ist ein geiler Film. Major Meredith hält immerhin fest, dass in seinen Reihen keine Verluste zu verzeichnen sind. Das hat er nicht ernsthaft vorher. Das ist wirklich ernsthaft. Das hat, okay, hat er einem Journalisten, glaube ich, hat er das so erzählt. Kann er unmöglich ernst gemeint haben, aber gut. Na gut, aber jetzt mal andersrum, wenn du auf einem fahrenden Auto mit Waffen rumballerst, dass da mal eine Runde fliegt oder irgendwas. Hätte auch ins Auge gehen können. Ja, ich meine das wirklich ernst. Es ist ja trotzdem, du handelst ja mit gefährlichen Dingen. Der Kollege Weißmann hatte ja gerade fantastischerweise ein Zitat aus Aliens gebracht mit Game Over, Man, Game Over. Und die Legende besagt, dass quasi nach dem Erfolg von Alien, was ja damals Ridley Scott gemacht hat, was ja ein Horrorfilm war, aber nur ein einziges dieser Alien quasi, die gesamte Besatzung der Nostromo ausschaltet, ist dann hat quasi der James Cameron in einer Welt, in der ein Sequel noch nicht selbstverständlich war, anscheinend beim Pitch für Hollywood einfach Alien auf einer Tafel gehabt und hat ein S als Dollarzeichen dann. Ja, aber warum hat er nicht Alien Licht rausgemacht? Jetzt hast du es versaut, Film. Alien Licht, die unterfränkische Variante von Aliens. Ein geiler Film, Aliens. Alienlich würde ich auch schauen. Aliens nicht so. Ein Journalist schreibt, während ein Politiker der lokalen Arbeiterpartei in New South Wales untersucht, ob ein Orden an die Teilnehmenden in diesem Krieg vergeben werden sollte, ja, der du warst zu scheiße Orden. Antwortet sein Gegenüber auf Landesebene, dass die Medaillen an die Emus vergeben werden sollten, die bisher jede Runde gewonnen haben. Tja. Aber leider sind die ja zu schnell. Ja, aber überleg mal, der eine Typ mit zum Orden zum Anstecken brettert den dann so auf dem Ladewagen von so einem Jeep hinterher. Schneller, schneller, ich muss den Orden anstecken. Aber ihr habt schon auch hier gerade Roadrunner und Coyote-Vibes, oder? Ein bisschen. Ja, ne, aber der Roadrunner ist ja eher. Ein Roadrunner? Der ist ja eher leicht und schnell. Ich habe auch noch andere Vibes. Und die sind schnell, aber auch noch wuchtig. Davon erzähle ich euch später von meinen anderen Vibes. Ja, Jürgen steht auf Emus, ich sehe schon. Die Farmer beschweren sich weiterhin bei der Regierung. Major Meredith gibt derweil folgendes denkwürdiges Zitat in einer Zeitung zum Besten. Wir werden nicht untergehen. Wenn wir eine Militärdivision hätten, die so vielen Kugeln standhält wie diese Vögel, würde die es mit jeder Armee dieser Welt aufnehmen. Die stellen sich so Panzer in Emu-Form. Die stellen sich Maschinengewehren entgegen mit der Unverwundbarkeit von Panzern. Krass. In derselben Zeitungsausgabe zitiert ein Emu-Jäger, wird ein Emu-Jäger zitiert, es gibt nur einen Weg, einen Emu zu töten. Schieß ihm von hinten durch den Kopf, wenn er den Schnabel geschlossen hat, oder von vorne in den Rachen, wenn er geöffnet ist. Ungefähr so schwer ist es. Das heißt, sie holen jetzt einen Scharfschützen. Den besten Scharfschützen, den es überhaupt gibt. Der Verteidigungsminister Pierce wird in der Öffentlichkeit nur noch The Minister for the Emu War genannt. Aber mit wie viel Witz ist das? Weil ich meine, die Absurdität der Situation muss ihnen ja allen auffallen. Ich kann das sehr schwer beurteilen, aber ich glaube, es ist genau dieser Sweet Spot zwischen die Lage. Ja, auch irgendwo, die Lage ist so dramatisch, dass wir das eigentlich überhaupt nicht drüber lachen können, aber es ist auch aber so. Aber es fällt ihnen schon auch selber auf. Gleichzeitig so. Ja, alles klar, ich verstehe. Ja, aber was willst du machen? Ja? Letztendlich lenkt die Regierung unter so viel öffentlichem Druck ein und schickt Major Meredith erneut in den Kampf. Diesmal mit einem Heer von. Er nimmt am 13. November 1932 dieselben Soldaten mit wie beim ersten Feldzug. Also wieder nur 3 Mann insgesamt? Ja, das sind jetzt immerhin erfahrene Emu-Kriegsveteranen. Natürlich, selbstverständlich. Die Soldaten schlagen sich etwas besser in diesem zweiten Anlauf. Schon am ersten Tag erlegen sie 40 Emus und im Laufe des kommenden Monats sollen es laut Angaben des Majors rund 400 Tiere werden. Was machen sie jetzt anders? Beachtlich. Schmeißen Dynamit. Napalm. Ja. Ich glaube, sie geben sich einfach mehr Mühe. Ja? Ich glaube, sie sind echt ein bisschen locker. Also Landminen ausbringen. Ja, so furchtbar. Ja. Ich kann so nichts mehr nutzbar. Große Gebiete Australiens können nicht mehr genutzt werden auf Jahrzehnte, weil so viele Verminungen da sind. Und ich kann dir sagen, was sie noch anders machen. Sie haben einfach auch mehr Munition am Start. Weil seine Hochrechnungen ergeben jetzt, die Schuss-zu-Tötung-Quote ist auf 10% gesunken. Also 10 Kugeln brauchen sie jetzt pro Vogel. Ein Ornithologe wird zitiert mit, Die Vorstellung, der Maschinengewehrschützen aus nächster Nähe in eine geschlossene Masse an Emus zu feuern, werden alsbald verworfen. Das Emu-Oberkommando hat offensichtlich Guerillataktiken angeordnet und seine unhandliche Armee in unzählbare kleine Einheiten aufgesplittet, die die Benutzung militärischer Ausrüstung unökonomisch macht. Eine niedergeschlagene Bodentruppe zieht sich daraufhin nach einem Monat aus dem Kampfgeschehen zurück. Sei geschmarrig. Ich habe hier gerade Fallout 3, kannst du irgendwann nicht nur Atombomben als Raketenwerfer dingsen, sondern kannst dann irgendwie 4 Atombomben gleichzeitig mit einem Raketenwerfer, so, das ist das Endszenario, was ich mir hier vorstellen soll. Nee, es ist tatsächlich nicht so heroisch und nicht so dramatisch. Am 10. Also ich wollte gerade sagen, wenn ich etwas mit Fallout verbinde, ist es natürlich heroisch. Ja, heroisch war jetzt nicht ganz das Richtige. Fallout 3 habe ich sehr geliebt. Oh ja, aber ich glaube, Australien ist doch in dem Fallout-Universum komplett toast, oder? Unser Freund und Hörer, ganz kurz, der Christian Weigel hat damals für ein PC Games Sonderheft, was ich nicht mehr weiß, wie es hieß, hat der einen Fallout-Guide gemacht und den habe ich abgöttisch geliebt. Christian? Den Christian Weigel hast du abgöttisch geliebt. Schöne Grüße an Christian an Weigel, Christians liebe Frau, ich nach wie die vor ich, abgöttisch, die aber ich gestern diesen Guide habe ich abgöttisch geliebt. Für dich Fallout 3 oder Fallout New Vegas? 3. New Vegas habe ich auch gespielt, aber 3 war so mein Lieblings. Langweilig, beides. Der Jürgen heute. Wow, hat also ich wollte sagen, Meinung, ey, langsam ist aber krass irgendwie an so ein lauter geliebte Sachen, so ein Känguru-Chroniken. Ja, jetzt das, pass auf, was sagst. Damit kann ich leben. Ja, also. Das ist mir ein bisschen zu viel ausgeschlachtet, so, ne? Der Film war irgendwie nichts, also als Hörbuch ist es genial, überhaupt keine Frage. Weil du sagst, ich mache sehr viel, du hast tatsächlich recht, ich habe ein schönes Leben. Ich war nämlich neulich auch in Erlangen und habe den Marc-Uwe Kling live gesehen. Comic-Salon? Nein, der hat einen, während des Comic-Salons war das tatsächlich, aber als ich die Karten gekauft habe, war mir das gar nicht bewusst. Nee. War der nicht auch mal auf einem Kongress? Das kann gut sein. Ich glaube, der war auch mal so. Ja, aber der hat aus Tinken vorgelesen. Auf Quality Land. Ja. Das fand ich auch nicht so super. Quality Land finde ich auch nicht so toll. Aber ja, ich glaube, ich bin dessen etwas, ich bin nicht so begeistert, glaube ich, von den Känguru-Chroniken, weil das halt, es ist halt so, es sind halt Poetry-Slam-Texte und weil ich das später, weil ich das früher selber mal gemacht habe, ist das für mich so ein bisschen, ist halt normal, Ahnung, so. Ist so ein bisschen, also nicht im Sinne von ein, ich bin besser oder irgendwas, sondern ein, ja, das hat mich früher mal voll begeistert, habe da selber was gemacht und inzwischen ist es nicht mehr so meins, von daher catcht es mich nicht so. Was mich nach wie vor catcht, ist alles über den Emu-Krieg zu hören. Oh ja. Ja, so wahnsinnig viel mehr gibt's schon gar nicht mehr. Ja, das ist das Traurige. Am 10. Schluss, ne? Am 10. Dezember 1932 kehrt Major Meredith vermutlich mit eingekniffenem Schwanz aus dem aktiven Kriegsgeschehen zurück. Die Bilanz: 9.860 verschossene Kugeln, 986 getötete Emus von 20.000, 10% der Erfolgsrate. Aber ist nicht verkehrt. 5% der Emu-Population dezimiert. Was? 5? 5%. Ja, ich habe es falsch verstanden, aber ich dachte 50. Wie viel? 9000? Nicht. 900. 9000 verschossene Kugeln. 900. Also 10.000 verschossene Kugeln. Aber was war denn der Anspruch? Emus. Jetzt muss ich mal echt doof nachfragen. Die wollten auch nicht alle 20.000 töten, oder? Naja, sie wollten halt. Irgendwann ist ja auch mal. Ja, so. Gute Frage. Sie wollten die Situation, glaube ich, entspannen. Ja. Aber mit halt 5% weniger ist die Situation halt auch nur 5% weniger dramatisch. Wäre auch die Frage, wie schnell die dann auch wieder nachwachsen, in dem Sinne, weil wenn du ja, nur weil du die, sozusagen, weil du welche killst, kann das ja vielleicht auch heißen sein, oh, dann ist ja mehr Platz wieder für Nachwuchs. Die Emus haben halt hier die fette Propaganda am Start und ich muss aber auch noch sagen, Major Meredith gibt dann auch noch zum Besten, 986 getötete Emus, soweit richtig, aber er geht von weiteren 2500 Emus aus, die im Nachgang ihren Verletzungen erliegen. Ah, okay. Und ihr hättet noch spekulieren können mit so und so viele, weil mit die immer stört, können sie nicht gut brüten. Mhm. Australien beschließt, keine weiteren Truppen mehr ins Kriegsgebiet zu schicken. Aber immerhin schicken sie den Farmern etwas Munition. Also, kümmert euch selber um euren Scheiß. Die erlegen dann über eine Zeit von 6 Monaten hinweg im Jahr, es ist dann etwas später und das so viel dann zu den wachsenden Zahlen der Emus. Die schafft es dann in 6 Monaten, um die 60.000 Emus irgendwann zu erlegen. Mhm. Also es ist schon so, dass da auch ordentlich noch was nachwächst. Aber das ist jetzt wie bei A Quiet Place, wenn du einmal weißt, wie sie zu besiegen sind, so dann gibst du das Wissen weiter an die Nächsten. Und dann es ist etwas später und es sind halt nicht nur 3 Leute, die dann auf diese Vögel schießen. Ne? Also ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du sagst, so ein Ohr, das sind wieder welche, ich leg mich auf die Lauer, die kommen zu mir her, versus ich muss denen immer hinterherballern. Genau. Also wenn du die halt nur von deinem Acker dann irgendwie runterschießt, das ist nochmal anders, als wenn du denen hinterherfahren musst mit dem Truck, wenn du ein Emu in der Lenkung hast. Das ist auch geil gewesen, wenn sie die Menschen sich mit den Straußen verbündet hätten. Also später auch auf den Straußen geritten wären. Es gibt dann, und dann es immer schaust, und dann ja und dann halt auch immer so rübergesprungen mit so einem Messer dann so. Es gibt dann nochmal so eine Witness me. Was für ein Tier war denn das die abgerichtet haben um seine Art, war das eine Ziege oder was war das für ein Tier, das die mal irgendwie abgerichtet haben, um Artgenossen irgendwie aufzuspüren und zusammenzutreiben, damit sie die dann irgendwie jagen konnten. Ja, das klingt nach Dingen. Was war das für eine Story? Tatsächlich. Also es gibt diese Story von der Judas-Ziege. Das war die Judas-Ziege, ich glaube. Das war die Ziege. Ja, ich glaube. Aber war das nicht auch mit Infektion? Ich bin mir nicht ganz sicher. Infektion kommen wir gleich noch zu. Aber Judas-Ziege, entbehrliches Podcast. Ja, ich glaube. Ich habe meine Schuldigkeit getan. Liebe Grüße. Also es gibt dann nochmal so eine Zeit zwischen 1945 und 1960, wo nochmal irgendwie ordentlich Kopfgeld auch auf diese Vögel ausgegeben wird. Schnabelgeld. Und da werden nochmal 280.000 Emus getötet, ja, also etwas mehr sogar. Okay. Und später dann wird aber der Artenschutz auch wiederhergestellt. Hey, 280, das ist ja viel naja, mehr. Naja, man muss ein bisschen aufpassen, weil das eine sind diese 20.000 in dieser Region. Ja. Und ich glaube, diese Zahlen beziehen sich jetzt dann aufs ganze Land. So, okay. Das ist natürlich dann schon nochmal anders. Das ist aber gar nicht so einfach, da wirklich vergleichbare Zahlen rauszusuchen. Wenn die jetzt zu groß wären, hätte ich gefragt, ob dann Leute nicht anfangen, die zu züchten, um das Geld einzukassieren. Ist, glaube ich, auch passiert. Also ah, ja. Ich glaube, bei dieser, als dann so eine Prämie gab, haben die sich alles Mögliche einfallen lassen, ne, um da irgendwie möglichst viel abzustauben. Weil das ist doch auch wohl eine Sache gewesen, als sie früher auf hier Ratten und sowas ja. Prämien ausgesetzt haben, zu den Leuten, naja gut, dann züchte ich die schön daheim und liefere sie dann ab. Ganz schön clever, ehrlich gesagt. Das Spannendste an dieser ganzen Nummer ist eigentlich, dass der Emu eines von zwei Wappentieren ist von Australien. Ja. Und aber er ist immer noch ein Problemtier. Oder auf lange Jahre und Jahrzehnte zumindest. Ja, ja hallo, wir leben in Deutschland, Problembär, haben wir überall in allen möglichen Logos drin, Berlin allein schon. Was ist das Name zweite? Känguru? Ja. Okay. 20 Jahre nach dem Great Emu War wird ein emu-sicherer Zaun aufgestellt. 217 Kilometer, 1,5 Meter hoch, 52.000 Pfund Kosten, was irgendwie mickrig wenig ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, der Wert. Aber es gab schon einen Zaun gegen Kaninchen. Ist die Frage, ob das vielleicht nur Materialkosten sind, ohne Aufstellen ja, oder vielleicht, so. Vielleicht, ja. Und den haben die quasi dann verbunden mit diesem Emu-Zaun. Und der hält. Und ich glaube, das ist so gerade die aktuelle Maßnahme gegen Emus. Mhm. Ein Zaun mitten im Land. Aber das ist die obligatorische Fortsetzung irgendwann so, dass sie jetzt so, dass wenn der Abspann fertig ist, so die letzte Szene, wie quasi man sieht so, wie ein einzelner Schnabel durch den Zaun durchschaut. Oder so aus dem Boden so, einfach rauskommt. Oder einfach so, die Fähigkeit so, entwickelt zu fliegen. We will be back. Und nee, über den Zaun, über den Zaun fliegt. Da kommt plötzlich so ein Schnabel aus dem Boden raus und dann, they went underground. Und da können sie plötzlich graben. They went down under. Oh, Emunado. They went up again, weil sie sind ja schon down under. Und jetzt im Jahr 1994 sammeln sich viele tausend Emus an diesem Zaun. Und demonstrieren. Wo sie... Und singen, we are the world, we are the children. Oder sie demonstrieren. Wo sie auf der Suche nach Wasser quasi in eine Sackgasse geraten und die Regierung, also Artenschutz, ja, aber die Regierung genehmigt einen Massaker und Freiwillige erschießen viele tausend Vögel, um ihnen das Leid des Verdurstens zu ersparen. Also ja, da kommen auch die besten Menschen 1994, also das ist nicht so, dass da irgendwie die Situation sich entspannt hätte jetzt oder gelöst ist. Heute gibt es zwischen 600 und 700.000 Emus in Australien. Das ist über 25 Jahre her. Ist nicht so, dass das jetzt irgendwie gestern erst war. Ich kann mich da noch daran erinnern. Das ein ist quasi gestern. Jahrhundert, Jürgen. Das ist quasi gestern. Wir sind alt! Das Emu ist jetzt classified als off-least concern in Australien. Das ist sozusagen so, das ist doch klar, ist das nicht so Artenschutz allerunterste Kategorie sozusagen? Ja. Ich denke, wir können im Falle. Ist uns eigentlich wurscht. Ich denke, wir können im Falle Australiens bei diesem Krieg von einer Besetzung durch die Siegermacht sprechen. Was? Keine Reaktion, Leute? Großartig. Ach komm. Nein, ist schon wirklich. Also Jürgen, ganz im Ernst, das ist eine Geschichte nach meinem Geschmack. So. Weil sie kurz ist. Weil sie kurz, knackig, schön und einfach zutiefst amüsant. Du, ich bin aber noch nicht fertig Verdammt mit dir. Axt. Denn die Emus haben sich fortentwickelt. Ich habe vergessen, was aus meinem Rucksack zu holen ist. Ja, es gibt leider keine stärker, Möglichkeit. Intensiver, smarter. Ich bin echt, das ist jetzt schon allein, um dich zu bestrafen dafür, dass du über meinen finalen Witz nicht gelacht hast. Hallo, ich war im zutiefst amüsiert. Ja, du hast über dich innerlich geschüttelt, multiple Male. Innerlich geschüttelt vor Lachen. Jürgen steht auf und geht zu seinem Rucksack und kramt darin herum. Ein Emu-Ei, oh wie lieb, dankeschön. Ja. Das ist gut, ich habe ja neue Küchenmaschine. Nein, ich weiß, Dominik, ich weiß, wie sehr du Spiele magst. Nein, eigentlich gar nicht. Ihr dürft zusammenarbeiten diesmal, okay? Ja. Also, ist ein Emu-Vorname? Ich muss das erst noch einleiten. Ich weiß mal, was das für ein Spiel sein könnte. Ich muss das erst noch einleiten. Jürgen hat irgendwas mit Zetteln vorbereitet. Wie habe ich denn jetzt da? Ich habe überhaupt keine Überleitung hier zu diesem Thema. Aber ich bin irgendwie bei diesem Thema noch ein bisschen abgetaucht. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn die jetzt hier so Krieg gegen Tiere führen, und da muss ich mir noch mal anschauen, wie das so überhaupt ist mit Australien und den Tieren und Bedrohung und Tod. Und man hat ja so viele Vorurteile, was so tödliche Tiere in Australien angeht. Also ich habe jetzt gedacht über Australien selber, so mit dem Simpsons-Folge, wo sie gesagt haben, sie haben die schlimmsten Australien-Klischees auf 300 gedreht, um nicht angreifbar zu sein, weil es so absurd ist. Und trotzdem fanden das Leute, das kann er doch nicht machen. Aber es ist so absurd. Ich glaube, wir werden auf diese Simpsons-Folge auch noch zu sprechen kommen, aber dazu gleich mehr. Jetzt für den Moment habe ich mir mal eine schöne Liste rausgesucht aus dem Internet des Australia's National Coronial Information System, NCIS, hat eine Untersuchung angestellt und dann 2020 die Ergebnisse veröffentlicht. Ich habe auch gerade gedacht, das ist so ein Spin-off. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hing eher an dem Wort Coronial. Ich habe echt überlegt, ob das was mit Corona zu tun hat. Weil der Kollege Weißmann hier gerade von Sinalco ein Erfrischungsgetränk trinkt. Hast du mal das Spezi von Sinalco probiert? Das fand ich, das gab es früher im Nürnberger Tiergarten. Mitten in meiner Erklärung. Du wuselst doch hier gerade noch. Ja, aber nebenbei erkläre ich. Ach so. Und ich mische. Ja, das bin mir nicht mehr sicher, aber Sinalco war früher auch so ein im örtlichen Getränke im Brauhaus, wo ich früher für die Familie dann immer Leute, mit dem Wagen. Bitte. Konzentration. Da gab es auch Sinalco-Limo, von daher. Ich bin da. Das NCIS hat eine Untersuchung veröffentlicht, oder die Ergebnisse einer Untersuchung, in der es um tierbedingte Tode in Australien geht. Und ich habe jetzt hier, wenn ihr so wollt, gestorben oder auch wenn Tiere. Ihr so wollt, eine Rangliste mit 541 Todesfällen mit Tiereinmischung, also Menschen, die durch Einwirkung von Tieren gestorben sind, in der Zeit von 2000 bis 2017. Ja, das sind gar nicht so viele, das sind ungefähr 32 pro Jahr in Australien. Und ich habe das hier nach Tieren gegliedert in eine Liste. Und wir müssen sortieren. Und dann habe ich die Tiere ausgeschnitten. Und du hast Tiere ausgeschnitten, das ist ja unmenschlich. Und ich gebe euch jetzt mal diese Liste, ja? Ja. Und diese Tiere. Und dann dürft ihr quasi, ihr müsst nicht das gegeneinander, ihr könnt es miteinander machen. Ja? Ja. Ihr dürft euch dann quasi immer einen Zettel nehmen. Ja. Und dann dürft ihr darüber reden, wo ihr diesen Zettel einordnet. Ja. Und ein bisschen erklären, okay? Also, wir haben vor uns ein Ranking liegen mit 0-0. Mehrere Felder, die mehr als eins zusammen 112. Genau, es gibt mehr als eins. Es gibt eine Kategorie, die mehrere Tiere zusammenfasst, so, ne? Also quasi Platz 1 bis 10 und Platz 10 sind, Tier 1, 2, 3, 4, 5, Tierart 1, 2, also ganz viele zusammen. Das habe ich jetzt ganz schlecht erklärt, ne? Die sind gruppiert. Ja. Es gibt einen Platz, der ist gruppiert. Ja, also weil Kühe einzelne, zum Beispiel. Genau, weil zum Beispiel, sagen wir mal, Kühe, da sind nur zwei Leute gestorben, bei Pferden nur zwei Leute, bei Hunden nur zwei, deswegen haben wir es zusammengenommen. Und ach so, das ist sozusagen die Gruppe mit 172, was hier die höchste Todeszahl ist. Das ist quasi ein einzelnes Tier, genau. Hat 172 gekillt. Ja? Moment, ein einzelnes Tier oder ein einzelnes Tierart? Eine Tierart. Okay. Tierart. Und es ist mit Tiereinmischung. Also es ist nicht nur das Tier hat die gekillt, sondern denkt auch an so Sachen wie Verkehrsunfälle zum Beispiel. Okay, also wir haben 0-0, dann mehrere Felder mit mehr als 1, zusammen 112, dann haben wir 21, 27, 31, 37, 37, 53, 82 und 172. Und Dominik legt schon mal die Kühe auf 82. Ich hätte die auch auf 82 oder 172 gelegt, weil wenn mal so eine Kuh nach hinten austritt, dann bist du schnell weg. Wie wollt ihr das machen? Wollt ihr die gleich jetzt hier so einmal fertig sortieren oder soll ich die kommentieren, wenn ihr so irgendwo hin... Ich würde die jetzt mal kurz hier hinlegen, so wie ich denke, und dann kann der Philipp gerne kommentieren. Also stumm, du musst aber ein bisschen erzählen, was du tust vielleicht. Also tatsächlich habe ich jetzt gerade, es gibt ja viele, mehr als eins zusammen, 100, 112, da lege ich jetzt gerade Hund, Schafe, Fische, Emus hin. Ziegen, weil ich denke, dass die nicht sehr aktiv sind. Ich bin sehr gespannt, was 0 sein wird am Ende des Tages. Ja, ich habe noch ein paar reingeschummelt mit 0, ja. Weil 0 ist nämlich tatsächlich wenig. Ich tue mal Katzen bei 0 und tue mal Quallen, Känguru. Was ein bisschen schade ist, ich habe nicht die Geschichten, die hinter diesen einzelnen Unfällen und so stecken. Die habe ich leider nicht. Ja. Okay, also die Frage ist, wir fangen mal hinten. Ich glaube, dass Kühe tatsächlich das meiste, die meisten Kill-Count haben. Und 172? Ich glaube, das, was noch, keine Ahnung, Pferde ist wahrscheinlich noch super weit vorne. Und wo ist dann, wo geht's dann weiter? Wie denkst du, dass bei Pferden so viele Leute? Ne, weil halt einfach super viel Kontakt mit Menschen und super, das meiste davon sind Unfälle. Das ist ja ein typischer Fall von, man hat super Angst vor Krokodilen und Haien, aber ich garantiere dir, dass das in der Praxis nicht so hoch ist. Wie ist das mit, sterben x-mal mehr Leute durch fallende Kokosnuss als durch Haie? Genau. Also. Durch fallende Haie, ja, das stimmt. Ja. Genau, also das ist eine etwas wackelige Angelegenheit hier. Ja. Ich würde die Haie wirklich mal bei Null. Ja, das glaube ich auch. So. Ich glaube auch, Haie passiert fast nichts. Also ich wiederhole nochmal, wir haben ein Zeitfenster 2000 bis 2017. Also ich lese mal vor, wie Dominik gelegt hat, jetzt einfach von unten nach oben einmal grob. Katzen, Krokodile, Kängurus, Haie, wirklich ganz, ganz, bei ganz niedrig. Weiter nach oben aufsteigen dann Emus, Ziegen, Fische, Schafe, Quallen, Hunde, Schlangen, Spinnen, Kamele, Bienen, Pferde Kühe. Und Kühe. Also Pferde und Kühe sind quasi die Oberkill-Counts. Ja, ich glaube auch Bienen relativ weit oben wegen Allergien. Allergie, ja, glaube ich auch. Also fangen wir doch mal da oben an. Ich glaube aber, dass, ja. Ah, du möchtest noch, nein, kommentier gerne noch ein wenig. Ich hätte jetzt noch ein bisschen rumgeschoben. Und zwar, ich hätte Katzen von null hochgeschoben. Und zwar nicht, dass die Katzen unbedingt irgendwie selber irgendwie aktiv töten, sondern ein, so der Klassiker mit einem, man putzt die Fenster und dann läuft die Katze vorbei und dann stolpert jemand über die Katze und fliegt zum Fenster raus oder ähnliches. Ach so, jetzt, also, weil es eine schwarze Katze war, hat man dann. Nein, nicht wegen einer schwarzen Katze, aber einfach Kontakt so. Kontakt mit Menschen ist das, was am meisten. Dass du stürzt oder keine Ahnung, Oma Lieschen geht durchs Haus und die Katze schmiegt sich halt an den Füßen dran, sie stürzt und fällt die Treppe runter oder sowas. Hm. Ich glaube, von daher, Katzen sind gar nicht so niedrig. Ich glaube jetzt auch nicht keine 100, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die nicht bei den Null dabei sind. Da hätte ich schon mir sogar 21 oder sowas vorstellen können. Auch Quallen sind nicht ganz ungefährlich, gerade Australien und so. Und zwar auch gar nicht, dass du sofort stirbst, sondern dann halt Kreislaufzusammenbruch oder ähnliches kriegst, wenn du so richtig mal Feuerquallen abkriegst. Wobei aber auch, ich glaube, nicht so viele. Schafe, glaube ich auch, kann ich mir sogar vorstellen, mehr als Pferde, weil Australien auch viele Schafe halten. Und ich glaube, bei Pferden ist ja auch bewusst, dass die mal ausschlagen. Ja, das kennt man ja, ne? Immer so ein Ausschlag. Ich glaube, Schlangen wirklich nicht so hoch. Ich glaube wirklich Schlangen vielleicht 20 oder so. Ja, hätte ich auch. Weil den Leuten ist das sehr bewusst. 20 bis 30 vielleicht. Und natürlich gibt es diese Horrorschlangen in Australien mit irgendwie echt fiesem Gift, wo du super schnell sein musst. Aber ich glaube, das sind so wenige. Und auch da wieder, ich bin da völlig bei dir, das ist einfach die Menge an Kontakt, die es ausmacht, das ist ja nicht so hoch. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier Krokodil oder Hai, Emu, dass das so die Nuller-Kandidaten sind. So. Kängurus glaube ich wieder höher. Und zwar Kängurus glaube ich auch höher, weil die halt auch Verkehrsunfälle, du donnerst in der Gegend rum und wie bei so einem Hirsch oder ähnlichem, wenn du den Zamm fährst, sagen ja viele, oder auch Unfälle mit Pferden und Autos, dass die, dadurch, dass sie so hoch sind, haut sie halt durch die Windschutzscheibe rein und das kann dann tödlich enden. Also daher, ja, ich glaube, wir sind uns relativ einig hier. Ja. So. Ich glaube, Quallen würde ich weiter runtersetzen. Also ich kann noch mal hoch, aber, ein paar eurer Überlegungen kommentieren, die, soweit ich sie jetzt noch überhaupt noch zusammenkriege. Ja. Also Pferde und Kühe sind auf den ersten zwei Plätzen, das soweit habt ihr recht. Oh, aber Pferde so hoch. Okay. Pferd ist weit auf Platz 1. 100, wirklich? 172 Fälle. Okay. Stopp. Nicht hängen hier. Weißt du, was ich vergessen habe? Du kannst ein Pferd reiten und runterfallen. Und weißt du, was du vergessen hast? Allein 18 Fälle davon sind bei Pferderennen gestorben. Ja, klar. Hey, da habe ich einfach nicht dran gedacht. Warum? Klar. Einfach so. Herzinfarkt. Nein, natürlich Sturz. Ah, okay. Ja, und bei Pferderennen, wenn du dann mit x Pferden unterwegs und wenn du runterfällst, dann kommt da nicht nur ein Pferd. 63% dieser 172 Fälle durch Stürze und 18 davon bei Pferderennen. Ja, stimmt. Kühe, Platz 2, einschließlich Bullen und Stiere. Bei Pferde gehört auch noch Esel und Ponys dazu. Hattet ihr auf dem Zettel stehen, habt ihr aber noch nicht gesagt, glaube ich. 82 Todesfälle mit Kühen, davon die Hälfte mit einem Fahrzeug. Der Rest durch Quetschen, durchbohren oder unbekannt. Ne? Also wenn Stiere da irgendwie auch dabei sind. Also einfach Tiere, die Masse haben. Ja, das ist schon relativ klar. Was habt ihr auf Platz 3? Bienen. Ja, Bienen. Das glaube ich ist zu hoch. Na, es sind 53, das sehe ich schon realistisch. Also, Platz 3 hat mich sehr überrascht. Ja. Was ist es? Emus. Hunde. Hunde? Ja. 53 Tote, hauptsächlich unter alten Menschen. 49% der Tode, alte Menschen und Kinder unter 15. Ja. Nicht unter 5, unter 15. Okay. 21% sind Kinder unter 15. Aber dann wirklich angefallen oder auch so gestolpert oder sonst wie? Nee, hauptsächlich angefallen. Oh, okay. Okay. Ich glaube, so Stolperding ist eher so ein Katzending. Ja. Ja, wie gesagt, so genau habe ich dann die Zahlen, die waren nicht alle, so, die waren nicht alle so kommentiert. Ey, ich spekuliere. Aber was ist das für, ist das in Europa oder ist Australien? Das in Australien? Australien. Australien ist das, okay. Nein, also was ich natürlich, worauf ich hinaus will, ist, man denkt immer an Schlangen, Spinnen, Haifische, Quallen, so, ja. Aber da sind der Philipp und ich schon dort über der Phase drüber. Allein durch das Setup habe ich euch natürlich da schon ein bisschen getriggert, aber ihr habt trotzdem noch genug falsch gemacht, ne? So ist es nicht. Platz 4, Kängurus. Ja. 37 Tode, alle im Zusammenhang mit Fahrzeugunfällen und mehr als die Hälfte davon mit Motorrädern. Naja, so ein Motorrad ist halt mal genauso mächtig wie so ein Känguru. Ja, und vor allem prügeln die dich dann auch noch gar nieder, wenn es das eben neulich über ein Foto gesehen von einem ultramuskulösen Känguru. Ja, das ist, glaube aus dem die Hamburger Zoo. Die haben so krasse Muskeln. Also ja, vor allem, also die in Hamburg, die gucken dich an, als wären das so ein paar Typen, die sonst pumpen und würden gerade so flexen und gucken dich böse an. Und du denkst dir so, die schauen echt aus wie, nicht einmal nur auf die Beine, so allein der Oberkörper ist so ein, wie die dir jetzt aufs Maul hauen, da liegst du schnell unten. Ja. Also gab ja so Showkämpfe mit gegen boxende Kängurus so. Ich habe gestern ein Video gesehen über eine von einer Alligatorentrainerin, die von so einem Alligator in einem Zoo in die Hand gebissen wurde und die ist dann sofort in das Becken mit rein gesprungen. Ja, ich kenn das. Und als der sich bewegt hat, hat die sich sofort mitgedreht und hat diese Todesrolle quasi mitgemacht, sonst hätte der den Arm abgerissen. Ja, halt. So reißen, aber die war so professionell, die wusste, was passiert und hat sich mit diesem, also total, und dann kam einer von außen, also der war wahrscheinlich auch einer, der mit Reptilien Erfahrung hat, aber keiner von dem Zoo direkt irgendwie. Alter, was glaubst du, da kannst du die Geschichte erzählen danach. Und hat sich dann auf dieses Krokodil geworfen und hat es quasi niedergerungen und so lange irgendwie gehalten, bis er den Mund irgendwie dann aufbekommen hat. Also absurd. Und es standen ein paar Kinder außenrum, die das irgendwie total abgefeiert haben. Die ficken dich so hart her, das ist der Wahnsinn. Also, das war auch neulich, wo irgendwie, da waren Hühner oder irgendwas halt, die halt dann in das Gehege sind von Krokodilen. Und die sind ja auch so fucking schnell. Das ist ja auch was du einfach komplett unterschätzt, so wie schnell die auch sind. So. Also ich, von null Bewegung auf, sie haben dich. Wenige Tiere, von denen ich mich ferner halten würde, als von Krokodilen. So. Dass du keine Chance. Auch so diese Tatsache, dass die dich halt ins Wasser dann und wo du halt wirklich nichts machen kannst mehr. Ja. Aber weißt du, wer eigentlich so ein richtiger Arsch ist in die Richtung? Nilpferde. Die schauen so nett aus. Nilpferde sind und killen so viele Leute. Das ist echt. Ja, in Australien jetzt nicht so, aber... Nee, aber eine Freundin von mir wohnt in Namibia und die war auch schon mal zelten und das ist so ein... Also das würde ich in Namibia, glaube ich, mich gar nicht trauen. Naja, in Afrika ist das halt. Also das ist der Number One Killer. So, ja, und die hat auch erzählt so ein... Ich glaube, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie es von sich erzählt hat oder von Freunden von ihr, aber so ein morgens aufwachen, du guckst aus dem Zelt raus, lauter Nilpferde und das ist so ein Fuck, vielleicht bin ich gleich tot. Weil wenn die keinen Bock auf dich haben, trampeln die dich einfach platt. Die sind riesig. Würde ich halt da nicht zelten, wie der Jürgen schon gesagt hat. Ja, ja. Ha? Würde ich nicht zelten in der Gegend dann. Nicht zelten. Also wir sind auf Platz 5, ist gestiegen um 2 Plätze von Platz 4, von Platz 7, von der Vorjahres, nicht Vorjahres. Es gab so einen Bericht schon mal und da war es noch auf Platz 7. Sind Schlangen. Tatsächlich. Ach, doch so viele. 37 Tode durch Schlangen und 35 davon waren Giftschlangen. Hm. Also. Ich frage mich, was die anderen beiden Giftschlangen waren. Genau. Es waren dann wahrscheinlich echt irgendwie so irgendwelche Riesenschlangen, die halt gewirkt. Kinder? Wirkeschlangen. Das müssen Kinder gewesen sein. So unfassbar tragisch wie das. Ja, aber ey, also irgendwie, ich habe neulich auch mal wieder so ein Video gesehen, da hat jemand so eine Würgeschlange mal gefilmt, die von einer Wohnung in die nächste Wohnung irgendwie gegangen ist. Die sind so riesig. Und die sind einfach, du denkst dir so, wann hört jetzt diese Schlange auf? Ein Meter langer Muskel, der sich bewegt. Ja, ja. So. Ja, ja. Das ist ein bisschen wie auf unserer Hochzeitsreise standen wir in Amerika an so einem Bahnübergang und dann kam ein Zug und der hat einfach nicht mehr aufgehört. Diese Güterwaggons gefilmt und danach gemessen, der war 2 Minuten lang, der Zug. Das sind teilweise kilometerlange Züge, die da unterwegs sind. Abgefahren. Krass. Platz Nummer 6. Bienen. Ja, 31. Allergien und so, ne? Genau, ganz viele Allergien. Platz 7 Haie. Also, das sind schon. Doch so hoch! Ja, Haie sind halt einfach auch ultra, ultra tödlich und es sind wahnsinnig viele Leute im Wasser unterwegs. Naja, also gut, hätte ich trotzdem nicht gedacht. Kommt schon. In 17 Jahren. Kumuliert in 17 Jahren, finde ich. Ich habe auch gedacht, 27 Leute, okay. Ist nicht viel, Krokodile, nächster Platz, 21. Hätte ich wieder mehr gedacht als die waren, 2000, genau, von 2010 war der Bericht vorher und da war auf Platz 8 statt dem Krokodil noch das Emu. Das Emu ist gesunken in der Liste, taucht nämlich jetzt gar nicht mehr auf. Emu ist tatsächlich ein Tier mit 0 Todesfällen in den 17 Jahren. Und zusammengefasst auf Platz 10 mit 112 Fällen sind Fische, Schafe, Kamele, Katzen, Quallen und Ziegen. Ja, so schlecht sind wir. Nee. Was bleibt noch übrig? Kurze Frage. Fische. Ja, auch Gift wahrscheinlich. Okay. Nehme ich an. Oder aber auch, was haben wir mit 0? Stachelrochen hier. Ah, Steve Urban. Oder wie heißt der? Ja. Crocodile Hunter. Ja, genau der. Kamele? Was für ein Tier bleibt übrig? Eins muss übrig bleiben. Kamele? Nee, Ziegen hat man. Spinnen. Nee, Ziegen. Spinnen. Das stimmt. Spinnen. Null ja. Fälle mit Spinnen. Aber die haben da auch super giftige Spinnen. Das ist jetzt genau das Wissen, das ich euch an der Stelle noch mitgeben will. Es gibt nur 2 Spinnenarten in Australien, die tödlich sind. Ah ja. Ich glaube auch, dass du als mit diesem Gruselding mit Achtung, da gibt es gefährliche Spinnen, schau morgens in deine Schuhe, wenn du zelten gehst, dass das, glaube ich, schon was mit den Leuten macht, dass sie dann auch wirklich nachgucken. Es gibt ja diese Liste der gefährlichsten Insekten der Welt. Ja. Das sind wie alles 10, Australien, ne? 9 aus Australien. Ja, aber das wissen die halt tatsächlich, ja, genau, das ist halt was die wissen. Also es gibt zwei Spinnenarten in Australien, die tödlich sind. Die nördliche baumbewohnende Trichternetzspinne, das ist so vogelspinnenartig, ja. Und dann ist auch wieder die Frage, sind die überhaupt da, wo viele Menschen sind? Und die Rotrückenspinne, die Redback Spider, und für beide gibt es Gegengifte. Also tatsächlich kann man die, wenn man aber das dann, schnell musst du das. Aber vielleicht ist es auch sowas, was du halt im Haushalt hast, wenn du weit draußen wohnst, so, ne? Weiß ich nicht. Also fand ich echt spannend, dass in 17 Jahren, dass es keine Todesfälle mit Spinnen gab in Australien. Krass, das hätte ich ziemlich krass gedacht. 68% der Opfer waren männlich. Okay, kann man jetzt mal noch so zur Info mitnehmen? Ja, also ich glaube, es gibt mehr Männer, die Motorrad fahren. Ich glaube, es gibt mehr Männer, die Pferderennen fahren. Pferdereiten, rennen wahrscheinlich mehr. Ja, rennen wahrscheinlich nicht so. Ich glaube auch so Bullenzahm treiben in landwirtschaftlichen Betrieben wahrscheinlich auch eher. Kann sagen, dass in dem Bericht von 2010 war die Quote noch bei 75%. Also yet another win for feminism. Na gut, aber ich glaube, dann wäre wieder die Frage, bei was, ne? Also ich glaube, sowas wie bei Bienen wird sich 50-50 verteilen. Ich habe noch ein paar andere Prozentzahlen, die können sind jetzt medium spannend. 71% der Todesfälle waren im Zusammenhang mit Landsäugern, 10% im Zusammenhang mit Reptilien und Amphibien und 8,7% im Zusammenhang mit Insekten und Wirbellosen. Ja. 30% der Fälle waren auf öffentlichen Straßen. 21% waren zu Hause und 19% waren in Farming Areas. Mhm. Und es gibt eine interessante Studie aus dem Jahr 1978, bei der die Probandinnen und Probanden die Wahrscheinlichkeit von Todesursachen einschätzen sollten. Also ein bisschen wie das, was ich jetzt mit euch gemacht habe. Und es kam heraus, dass die Einschätzung einfach extrem davon abhängt, wie häufig oder selten eine bestimmte Todesart in den Nachrichten berichtet war. Berichtet wird, klar. Also du kannst quasi das gar nicht richtig einschätzen, wenn du halt von tödlichen Spinnen hörst, dann gehst du davon aus, dass das die Haupt... Und guck andersrum. Ich glaube, unser eins hat mit Reddit und Co. so oft schon ein Heil sind eigentlich von da passiert so wenig. Ja, dann gehen wir natürlich jetzt ins andere Extrem rein, ne? Naja, und allein die Situation, dass ich euch das jetzt hier zum Test gebe, ist ja klar, dass es dann nicht offensichtlich ist. Aber Dominik, du hast dich zu früh gefreut. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich habe noch eine weitere 3-Stunden-Episode. Jürgen, dann erzähl doch mal, was hast du in deinem Schatzkästchen der Narration vorbereitet. In deinem Schatzkästchen? Meinst du damit irgendwas Schmutziges, oder? Nein. Ich war jetzt gerade abgelenkt, weil ich noch nach dem Einspieler suchen muss. Denn ich habe noch 1-2 angeschlossene Themengebiete, wo es auch um irgendwie Probleme mit Tieren geht. Die angeschlossenen Themen schieben sich um 5 Minuten. Kennt ihr die Agar-Kröte? Nein. Ich glaube, ihr kennt sie schon. Raus, raus, raus, husch, husch, merkt, dass ihr wegkommt, verschwindet und lasst euch hier nie wieder blicken. Diese verdammten Viecher sind aber auch überall im Abfall, in dunklen Ecken, sie schwimmen in der Toilette, ja sogar im Malonga Gildachak. Die sind wie die Kängurus, aber es sind Reptilien, oder? Die gibt's auch in Amerika, das sind Ochsenfrösche. Wie? Das ist ja ein verrückter Name. Bei uns heißen die Schafsviechers. Und der Zoom auf den Koala ist, glaube ich, am Schluss. Hey, ne? Seht mal, die Frösche fressen ihn die Ernte weg. Da haben wir es für die Australien-Folge. Wie ist denn das passiert, wenn man fremde Arten in ein Ökosystem einführt, das nicht dagegen gewappnet ist? Genau, das ist jetzt der Koala. Ja. Die fantastische Simpsons-Folge, das wo sie in Australien sind. Das ist eine ganz tolle Folge, wo sie versehentlich, Bart erfährt, dass er den Frosch nicht mit ins Land bringen darf und setzt ihn deswegen am Flughafen aus oder in einen Springbrunnen. Ja, ja, aber im Flughafen. Und er bricht da aus, genau. Und es ist im Grunde, basiert es auf einer wahren Geschichte. Denn Bart Simpson war in Australien? So ähnlich, ja. Die Agar-Kröte ist eigentlich auf dem amerikanischen Kontinent zu Hause. Hauptsächlich im Süden Nordamerikas, aber auch in Mittelamerika und im Norden Südamerikas. Isst sie gerne Sachen mit Agar-Agar? Ich glaube nicht. Okay. Seit 1935 ist sie auch in Australien, Papua-Neuguinea, auf den Fidschis, auf den Philippinen und noch ein paar anderen Inseln in der Ecke zu Hause. Die Kröte frisst alles, was ihr in die Quere kommt. Spinnen, Mäuse, Artgenossen. Ich wollte gerade den Gag machen, andere Kröten. Ja, die ist zum Beispiel auch dafür bekannt, dass sie vor einem Bienenstock hockt und dort darauf wartet, bis die schwer beladenen Drohnen mit Pollen da reinfliegen und die Drohnen? Einfach dann vom Eingang wegsnackt. Heißt es nicht Drohnen, die, Bienen, die rausfliegen? Die Drohnen sind die Männchen. Nee, aber die Pollen von den Blümchen, das sind die Arbeiterbienen. Die Arbeiterbienen. Oder? Aber schon ein bisschen schlau. Ja, verfressen, aber schlau. Ja, vor allem da faul einfach zu hocken. Und das könnte ich mir auch auf ein T-Shirt schreiben. Verfressen, aber faul. Bis die einfach hier mit noch ein bisschen Geschmack hier zurückkommen. Ja. In einer dieser Kröten soll ein amerikanischer Imker mal 300 Bienen gefunden haben. Alter. Und diese Viecher werden auch unfassbar alt. Also 15 Jahre. Kann so eine Kröte ungefähr werden. Ja. Und ein Weibchen legt, ich weiß jetzt nicht, ich hoffe mal im Leben, aber ich fürchte, es ist, glaube ich, bei einmal Leichen 36.000 Eier. Ja gut, aber ich meine, das ist ja diese Strategie von wir putteln da einfach raus und davon überleben nur X. Ja, aber da kommen schon auch ein paar raus. Ja, ne? Aber das ist ja jetzt genau der Punkt wahrscheinlich auch, dass wenn du halt sagst, du hast so ein Ökosystem, wo nicht 1000 Viecher im Wasser sitzen, die dann die ganzen Kaulquappen fressen. Naja, genau. Und alles davor, dass das dann plötzlich abgeht wie die Im Hölle. Im natürlichen Habitat, Habitat, sorgen Parasiten und Fressfeinde wie Kaimane oder Schlangen dafür, dass die Population der Kröten nicht aus dem Ruder läuft. Und die Kröte hat aber auch gute Abwehrmechanismen so gegen andere potenzielle Fressfeinde. Die hat nämlich einen giftigen Schleim auf der Haut, was ihr da so ein Stück weit Schutz bietet, was aber auch schon Menschen getötet hat. Ja. Allerdings nur, wenn die halt wirklich diese Kröte essen oder die Eier von dieser Kröte essen. Schon 1844 kam ein cleverer Biologe auf die Idee, dass man diese Kröte doch zur Schädlingsbekämpfung einsetzen könnte. Man glaubte, dass sie auf Jamaika nicht nur im Ackerbau gegen Schädlinge, sondern auch gegen die Rattenplage dort ganz nützlich sein kann, was ein absoluter Irrtum ist, weil ausgewachsene Ratten viel zu groß sind für diese Kröten. Nee. Trotzdem holt man das Tier 1920 auch nach Puerto Rico, um Larven von Schädlingen auf Zuckerrohrplantagen loszuwerden. Und tatsächlich, nachdem die Kröte sich im ganzen Land ausgebreitet hat, werden weniger Larven auf den Feldern gesichtet. Weil einfach niemand mehr da wohnt, weil einfach alles weggefressen ist. Nee, die Auflösung gleich. Der Erfolg, den stellen sie jetzt auf jeden Fall auf einer wissenschaftlichen Tagung für Zuckerrohrbauern vor im Jahr 1932. Und alle sind total begeistert, ne? Und die Abgeordneten von Hawaii. Die brauchen wir auch. Die nehmen sofort von dieser Veranstaltung noch Krötenlaich mit nach Hause, ja. Und auch Australien ist begeistert und interessiert. Und so kommt 1935 die Agar-Kröte auch in Australien zum Einsatz. Aber ja, bewusst, nicht eingeschleppt. Bewusst, ja. Etwa 100 Stück werden in die freie Natur entlassen. Was ich als Fehler herausstelle. Macht's gut, ihr Trottel. Es gibt nur ein Problem. Die Wissenschaftler haben übersehen, dass der Rückgang der Larven hauptsächlich dem Wetter zu verdanken war. In den Jahren 1931 bis 1936 wird Puerto Rico von ungewöhnlich langen und häufigen Schlechtwetterperioden heimgesucht. Und die sind ursächlich für den Rückgang der Larven. Deswegen Experimente immer validieren. Man hätte aber auch vielleicht bemerken können, dass die Kröten gar nicht an diese Käfer rankommen, die sie fressen sollen, weil die Käfer nämlich fliegen können. Und die Kröten schmecken denen auch. Bienen können ja auch fliegen. Die schmecken denen auch einfach. Ja, aber also, die kommen ja runter irgendwie zum Stock mal und so. Ja. Und ich glaube auch, die Kröten waren jetzt der Primär, das ist jetzt nicht der wichtigste Punkt, weil das sind auch die Larven und die Larven fliegen natürlich nicht. Also die haben auf jeden Fall übelst abgefuckt. Die schmecken weil sie denen halt dann auch die nicht. Die Kröten eingeschleppt haben, die dann alles andere kaputt machen. Genau. Auf die Sachen, die sie wegmachen sollten, überhaupt nicht interessieren. Aufgrund mangelnder Fressfeinde und interessanter klimatischer Bedingungen fühlt sich die Kröte in Australien pudelwohl. Ratzfatz sind es nicht 100, sondern 40.000 Tiere Und man schätzt, dass sich der Bestand jährlich um etwa 25% vergrößert. Oh Gott. Wupp, wupp. Das Gebiet, auf dem sich das Tier verbreitet, wächst jährlich um 40 Kilometer. Ist nach wie vor so? Kommen wir gleich. Oh Gott. Man hat außerdem beobachtet, dass die Kröten in Australien mit der Zeit längere Hinterbeine entwickeln, um noch schneller und noch weiter hoppen zu können. Oh Gott. Sie werden schneller, smarter, intelligenter. Weil zu viel Fresskonkurrenz aus der eigenen Population quasi, sie zwingt, dass weiter vom Szenario, ey. Das ist komplett. Ich wollte gerade sagen, kreuz mal irgendwie so bildlich so diese Kröten mit den Zerg aus StarCraft. Oh Gott. Ich muss, glaube ich, nicht betonen, dass das Ökosystem in Australien nicht auf dieses Tier vorbereitet war. Die Toadlings sind unterwegs. Zitat, wenn sie noch ihre Kerrigan finden, haben wir ein echtes Problem. Oh ja. Zitat Wikipedia. Das Verschwinden einer Reihe in Australien endemischer Arten wird in direktem Zusammenhang mit der künstlichen Ansiedlung der Ackerkröte gebracht. Du bist der Wissenschaftler, der das falsch eingeschätzt hat. Hiervon sind nicht nur Amphibienarten betroffen, sondern beispielsweise auch Schlangen und Warane. Beim Argus-Waran etwa wurden lokale Bestandseinbrüche von bis zu 90% verzeichnet, nachdem die Ackerkröte in seinen Lebensraum eingewandert war. Wow. Also weil die natürlich von Viechern, auch wenn die viel größer sind, die Eier wegfressen, denen dann wieder ihre Nahrung wegfressen und so. Ja. Also ist beim Essen das Essen weg. Kannst du mir mal eines erklären? Ich habe die Tage mal StarCraft 2 gespielt, weil ich das einfach noch nicht gespielt hatte zuvor. Das kann ich dir nicht erklären, warum du das machst, aber. Ja, aber was soll ich dir erklären? Warum zum Henker? Also ich verstehe das irgendwie, Kerrigan, diese Frau, dass sie sozusagen von diesen Zerg sozusagen diesen Alien-Körper kriegt. Aber warum zum Henker beinhaltet der Stöckelschuhe? Das ist halt sexy. Damals war man noch nicht so weit. Also sowas tut mir echt weh, das irgendwie zu sehen. Ich denke mal, sowas, warum? Wurde halt sexualisiert. Ja, es ist so übertrieben. Warum? Ist ja eigentlich eine coole Figur. Sowas fällt mir echt dann auf. Also ihr Frauen da draußen, wenn ihr mich Anton wollt, Stöckelschuhe, bitte fall mir nicht auf. Lasst das. Bin ich dabei. Ist auch irgendwie ein Ding, was mir auch keiner mehr heutzutage bedeutet. Ja. Ich verstehe immer wieder, wenn Frauen sagen, sie fühlen sich damit wohl, weil sie einen geraden Gang haben oder Tanzschuhe hoch sind. Geht ja nicht nur um die Höhe, sondern unnatürliche es, Haltung. Es ja, ändert halt die Haltung. Aber ich glaube, es macht was mit dem Gefühl, das du selber hast. Ja, ich kenne auch. Wackelig. Ich kenne auch die Geschichte. Nicht, wenn du es kannst. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Grüße gehen raus, du weißt, wer gemeint ist, mir erzählt hat, dass er, wenn er in Stöckelschuhen unterwegs ist, er sich total erhoben fühlt und total gut. Und dass, also wenn er loszieht und die anzieht, so zum Feiern und sowas, ist für ihn ein Riesending. Ja, aber. Aber ist gar nicht so als so ein Kink oder sowas, sondern ich fühle mich damit super. Das ist kein Zweifel. Ja. Von daher, niemand was wegnehmen. Ich hatte auch mal Buffalos. Das war die kurze Zeit, in denen das in war, Plateauschuhe zu tragen. Ah ja, Plateauschuhe. In der Heimat der Kröte können pro 100 Meter Uferlinie in der Regel so 20 Kröten gefunden werden. In Queensland, Australien sind es teilweise bis zu 1000. 2000. Hui! In ganz Australien leben geschätzt, Zahl aus dem Jahr 2013, 1 Milliarde dieser Tiere. Im Northern Territory leben geschätzt 420 Kröten pro Einwohner. Aber niemand, der da wohnt, nimmt bei Super Mario Kart Toad. Ist das quasi der nächste Emu-Krieg? Also setzen die jetzt die Armee demnächst gegen die Kröten ein? Also wie versuchen die denn dagegen vorzugehen? Komme ich alles noch gleich. Gatling Gun. Was macht man jetzt mit so einer Plage? Klar, man setzt ein mutiertes Virus frei, das verhindert, dass die Ackerkröte geschlechtsreif wird. Ja, das haben wir bei Jurassic Park gelernt, dass das nicht funktioniert. Geiler Plan. Die Natur findet nämlich einen Weg. Geiler Plan. Wirkt sich nur leider auch stark auf einheimische Arten aus und deswegen haben sie das Projekt wieder abgebrochen. Ganz clevere Leute haben auch vorgeschlagen, die Parasiten aus Südamerika in Australien einzuführen. Hat man glücklicherweise auch wieder Abstand von genommen. Gewundert hätte es mich aber nicht, wenn sie es gemacht hätten. Im Jahr 2006 hat die Universität in Queensland verlauten lassen, dass sie ein Gen erforschen, das weibliche Ackerkröten einer Geschlechtsumwandlung unterzieht. Das ist wirklich Jurassic Park. Die Angst, damit einheimische Kröten auch zu vermännlichen, hält die Wissenschaft noch davon ab, das einzusetzen. Aber warum gehen sie nicht los und killen die einfach? Also bei 420 Kröten pro Einwohner wirst du halt einfach auch nicht so schnell. Ja, aber irgendwann, also exponentielles Wachstum ist ja ein Ding, so. Das hätten sie ja schon vor zig Jahren machen können, so. Ein Plan ist, sterile männliche Kröten auszusetzen, die den natürlichen Kröten das Futter wegfressen. Das haben sie auch fallen gelassen, weil es ist einfach auch absurd. Ja, Feuer mit Feuer. Aber wenn die mit einer Rate von 25% wachsen, musst du ja einschreiten. Ja. Ich bin ja gerade schon bei der Liste der Dinge, die sie schon versucht haben und vielleicht noch. Flammenwerfer. Kröten, Zäune um Teiche sind aktuell so Der goldene Standard. Das ist so geil, wenn sie am Schluss einfach einzaunen. Das ist so ein Artenschutz. Also heimische Arten werden mit unbedenklichen Giftmengen in Agerkrötenwurst darauf trainiert, diesen Frosch lieber nicht zu fressen. Also Moment, kurze Frage nochmal. Warum ist eine Sache noch nicht auf dem Markt, die ich mir sehr wünschen würde? Und das wäre Froschhaltefolie. Das ist, du bist sehr nah dran. Australier hassen diesen Trick. Sie locken Kröten gerne mal mit UV-Licht an. Die haben nämlich rausgefunden, dass Kröten auf UV-Licht irgendwie reagieren und sich angezogen werden. Also so, ich stelle mir das so disco-mäßig vor, ne? So ja. Schwarzlicht. Und dann sammeln sie die in Plastiktüten und packen sie ins Gefrierfach. Mhm. Das ist so, das ist aktuell so das, was halt der kleine Mann gegen diese Tiere macht. Ich stelle mir einfach nur vor, dass es so eine Folge von der Sesamstraße gibt, wo dann Kermit der Frosch da rumläuft und auch mit eingepackt wird, auch mit ins Gefrierfach landet. Andere gehen mit Golf- oder Cricketschlägern auf die Tiere los. Gibt's auch. Der Hass der Australier hat auch einen Namen. Toad Rage. Mhm. Und unter demselben Namen gibt es auch ein Kinderbuch, was ich irgendwie ein bisschen verstörend finde. Okay. So wie es bei uns Müllsammelaktionen im Wald gibt, gibt es im australischen Tourismusbüro mittlerweile Cane Toad Killing Tours. Alter. Wie wäre das besser mit dem Knüppeltag? Genau, genau so. Es gibt auch einen Film über die Ackerkröte aus dem Jahr 1988, Cane Toads, An Unnatural History. Kann man auf YouTube gucken. Ist es so ein Cane Toads, An Unnatural History? Auf der Oscarverleihung 2001 wurden daraus Ausschnitte gezeigt. Also da würde ich auch gerne mal die Geschichte dazu, hätte ich auch gerne mal. Nominiert Dominik, für die beste Dokumentation. Der wurde nicht nominiert. Es wurde irgendwie im Teil... Hey, wie schreibt man das? Kane? C-A-N-E, Cane Toads. Recherchiert es mal bitte. Vielleicht nicht jetzt oder auch jetzt, ist mir egal. Ich höre dir zu. Und natürlich nutzt man das Gift der Ackerkröte, um daraus Drogen herzustellen. Das sollte klar sein. Wer ganz hart drauf ist, leckt einfach an der Kröte, was schon mal eine Stunde lang feinste Halluzinationen nach sich ziehen kann. Und es gibt eine Weiß-Videoreihe über Drogentrips mit halluzinogenen Fröschen. Also unbedingt hier Cook-Empfehlung. Auch empfehlenswert, der Kurzfilm Cane Toad, der ein wenig an Happy Tree Friends erinnert, wenn euch das was sagt. Oh ja. Das ist quasi die australische Version davon mit Fröschen. Alter, die sind ja riesig. Ich habe ja gerade auf YouTube geguckt, wo die hier im Vergleich zu Mäusen, die sind ja gigantisch. Ja, naja, das sind von die Riesendinger. Der Riesenbrummer. Ja. Der frisst seinen kleinen Pudel auf. Also ich würde sagen, es ist Stand heute ein ungelöstes Problem. Und wisst ihr, was? Also wenn ihr Ideen habt, schreibt uns, geht auf die Homepage und schickt uns einen Audiokommentar. Und wisst ihr, was auch ein ungelöstes Problem ist? Und jetzt, das habt ihr gar nicht, also wenn ihr das schon gehört habt, dann bin ich echt, dann wäre ich jetzt echt überrascht. Okay. Mit den Schlangen und den Gorillas? Noch ein Tier, das in Australien wirklich zur Plage geworden ist, nachdem es eingeführt wurde. Das rote Pferd. Lauwarm. Das Kamel. Ah ja, doch. Das hat mich gewundert, dass das auf der Liste ist, ehrlich gesagt. Ja. Aber mir ist nicht bewusst, dass das ein Ding ist. Also 1840 wurden in Australien Kamele als Arbeitstiere für Expeditionen eingeführt. Und kurze Randgeschichte zur ersten Ladung Kamele. Da hat eines nur diese Schiffsreise überlebt, das Kamel Harry. Mhm. Und das ist dann noch auf andere Weise berühmt geworden. Das ist nämlich mit dem Forscher John Ainsworth Horrocks auf Entdeckungstour gegangen. Und als der bei der Vogeljagd dann sein Gewehr nachlädt, bewegt sich das kniende Kamel. Und aus dem Gewehr löst sich ein Schuss, das dem Forscher ein paar Zähne und den Mittelfinger kostet. Ja? Und ein paar Tage später stirbt er dann an diesen entzündenden Verletzungen. Und dieses Kamel, oder Horrocks, wird berühmt als der Mann, der von seinem eigenen Kamel erschossen wurde. Was natürlich ein bisschen Darwin Awards. Aber das nur am Rand. Ja, aber weißt du, ein Kamel ist ein Wunder, weil es ausgelockt wenig Nahrung braucht. Ein Kamel ist ein Wunder. Also Kamele, das kann ich dir sagen, sind in Australien fast so eine Pest wie Kröten. Ja. Hey, aber was machen die denn? Erstmal werden sie in großen Zahlen, also so weit sind wir noch nicht ganz, sie werden in großen Zahlen importiert, was dann aber als halt motorisierte Transportmöglichkeiten in den 1920ern, 1930ern irgendwie aufkommen, dann einfach nicht mehr gebraucht werden. Ne? Yeah. Und die sind jetzt nicht so super schädlich wie andere Viecher. Aber wo sie gehäuft auftreten, haben sie schon mal einen ziemlichen Impact auf die regionale Fauna. Mhm. Sie zerstören Zäune, sie zerstören Pumpen, sie zerstören so Anlagen, vor allem, weil sie von Wasser angezogen werden, das sie über 5 Kilometer hinweg riechen können. Und das selbst, wenn es nur das Wasser aus, also nur das Kondenswasser von der Klimaanlage ist. Das riechen die. Das riechen die über 5 Kilometer hinweg. Alter. Und das fand ich auch sehr merkwürdig, ist spezifisch. Sie sind eine Gefahr für die spirituellen und kulturellen Städten im Land. Ja? Also irgendwelche von den Ureinwohnern, irgendwelche heiligen Städten, trampeln die halt zusammen und fressen alles nieder. Sie sind für junge Bäume irgendwie auch total gefährlich. Kriebe, Knusper, Knusper. Zwischen 2009 und 2013 läuft ein Projekt, bei dem 160.000 Kamele getötet werden. Das ist ungefähr ein Drittel der damaligen. Die sind nicht so schnell. Das ist ungefähr ein Drittel der damaligen Kamelpopulation und die werden mit Gewehr aus Helikoptern. Also da schießen sie jetzt schon mit anderen Kalibern als vorher auf die Emus. Und 2019 und 2020 in der Dürre- und Wildfire-Season kommen die freilebenden Kamele in Aboriginal-Siedlungen und sogar Städte und beschädigen dort Siedlungen, Häuser, Infrastruktur halt auf der Suche nach Wasser. Und das gibt dann nochmal so eine Helikopteraktion, wo sie nochmal 4.000 bis 5.000 Tiere erlegen. Anders als die Ackerkröte werden getötete Kamele teilweise zumindest in der Fleischproduktion verwertet, was immerhin mal die gute Nachricht ist. Und aber auch das ist nach wie vor, soweit ich das recherchiert habe, ein Problem heute. Ja, aber das scheint mir noch ein beherrschbares Problem zu sein. Aber das mit der Kröte ist ja wirklich, also da kriege ja ich Panik und ich war noch niemals in Australien. Ja, und den Klassiker, den blendet man auch gerne mal aus. Denn der Klassiker eigentlich, the Godfather of der Häschen. Ratten. Kaninchen. Kaninchen, ja. Kaninchen. Eingeschleppt im 19. Jahrhundert von Thomas Austin, 13 Stück. Hat er eingeschleppt. Das ist auch so krass, wenn die eine Person dafür verantwortlich ist. Heute sind es mehr als 200 Millionen Tiere. Aber denk an die eine Folge, wo ich von dem Typ erzählt habe, der unter anderem das FCKW erfunden hat und das verbleite Benzin. Was für einen Impact dieser eine Organismus auf einfach das Weltklima gehabt hat. Unvorstellbar. Ja, aber es hätte wahrscheinlich irgendjemand anderes was ähnlich Schlimmes erfunden, auch dann halt 2 Jahre später. So, wenn das ja, aber dann wäre vielleicht jetzt sogar noch diese beiden super. Wenn das dein Legacy ist, natürlich ist das für dich persönlich ist das ziemlich scheiße. Aber das mit den Kaninchen ist halt auch echt bitter. Man hat ja, der Nobel hat ja Zeit seines Lebens und jahrzehntelang danach noch dafür gekämpft, sich von diesem Dynamit, dass ihm da das negative Image, das ihm anhaftet, sich zu befreien. Naja, also die Kaninchen bedrohen Ernten, ganz allgemein die lokale Fauna, und gegen diese Tiere wird ursprünglich mal dieser Zaun errichtet, von dem ich euch schon erzählt habe, der einmal komplett durch Western Australien geht, von Nord nach Süd. Und weil die Tiere damals aber schon überall waren, hat dieser Zaun natürlich herzlich wenig gebracht, weil wenn du auf beiden Seiten des Zauns Tiere hast, hast du halt auf beiden Seiten des Zauns Tiere. In den 1950ern wird erstmals ein Virus gezielt freigelassen, um die Kaninchen zu attackieren, Myxoma. Das hat auch eine ganze Weile gut funktioniert, bis die Viecher dann eine Immunität entwickelt haben und so eine Art Superkaninchen geworden sind. Smarter, intelligenter, aggressiver. 1995 gab es Experimente mit einem RNA-Virus, der von Fliegen übertragen wird. Was ist eine RNA? Na, RNA ist doch jetzt mit Coronavirus irgendwie, wurde das doch oft genug erklärt. Das kann ich dir nicht erklären. Ist RNA nicht einfach nur das deutsche Wort für DNA? Nein, verstehe. DNS ist das deutsche Wort. Das deutsche Wort für DNA. Ich bin ein Quatschkopf, du hast recht. Nein, RNA-Viren. Hör mal eine Folge von Osten, weil der kann das wirklich erklären. Alles klar, muss ich mal machen. Ach Gott. So bei den Impfstoffen gibt es den RNA-Impfstoff. Der endgültige Beweis, dass das, was ich gesagt habe, wirklich stimmt. Ich habe mich wirklich rausgehalten aus dem Thema. Also, ich bin, glaube ich, wirklich irgendwie bei den Temperaturen ein bisschen blöd im Kopf. Das macht nichts, das passiert uns allen. Ja. Die planen oder die basteln an so einem Virus, der von Fliegen übertragen werden soll, die dann gegen diese Kaninchen eingesetzt werden sollen. Also ein hanebüchener Plan. Und unbeabsichtigt gelangt diese Fliege aus dem Labor in die Freiheit. Natürlich. Und immerhin. Ja, The Stand, Stephen King. In manchen Regionen erlegt die 90% der Häschen. Ja. Aber auch 90% der Bevölkerung. Nee, aber die Fliegen kommen erstmal nicht überall hin. Und die überbleibenden Superkaninchen sind jetzt Superkaninchen, weil die jetzt auch immun sind gegen diese. Und jetzt würden sie auch für die Kaninchen vermehren. So. Und was absolut absurd ist, Kaninchen und Kamele sind verantwortlich für ganz viel Erosion im Land, weil die so viel kahl fressen, dass es dann vom Wind irgendwie Land abgetragen wird, Klippen abgetragen werden. Das ist dieses klassische Verwüstungsding, wo du ja gerade auch beschrieben hast, dass die, wenn die dann so Triebe und kleine Bäume und sowas fressen, dann hält sich da der Sand nicht, beziehungsweise keine Erde und dann. Ja. Aber zusammen mit der unglaublichen Hitze, die in diesem Land passiert, ist Australien ziemlich gefickt, sehe ich das richtig? Okay. Ich glaube, ich fahre nochmal hin, bevor es zu spät ist. Das sollte man echt so, also ich meine, man denkt ja immer, man muss hinfahren, um noch den Rest vom Great Barrier Reef zu sehen, aber ich glaube, man muss hinfahren, um überhaupt noch den Rest vom Land zu sehen. Ich habe noch einen kleinen Schwenk, hätte ich noch, wenn er noch könnte. Natürlich! Kannst du noch? Hallo! Ja, selbstverständlich. Das mache ich jetzt wirklich nur sehr, sehr kurz, weil es gibt eine fantastische Dollop-Folge zum Thema Macquarie Island. Macquarie? Macquarie. Ja. Und ich gehe da mal ganz schnell durch, was da abging. Weil die das ist sehr schlimm, die kenne ich, die habe ich mich gehört, bevor wir das Projekt gestartet haben. Ah, okay. Im Juli 1810 entdeckt Kapitän Frederick Hasselberg die Macquarie-Inseln oder die Macquarie-Insel im südlichen Pazifischen Ozean, etwas südlich von Neuseeland, und es wird später dann dem Bundesstaat Tasmanien zugerechnet. Die Klimazone ist Tundra, und obwohl es keine Permafrostböden gibt und das Klima milder ist als in anderen Tundren, ist es jetzt nicht so die Insel, wo es irgendwie eine riesen Artenvielfalt an Blumen oder an Tieren oder irgendwas gibt. Also da werden 35 Arten an Pflanzen gefunden und es gibt hauptsächlich Pelzrobben und den subantarktischen Seebär. Und das ist nicht der Kosename für den Kapitän. Schade. Oh. Ja, also es ist keine große Artenvielfalt, aber ein lebendiges, kleines, ausbalanciertes Ökosystem. Noch. Noch. Und der Kapitän ist eigentlich auf der Suche nach Robbenfanggebieten und er nimmt jetzt diese Insel für das Empire in Besitz. Ja? Was man halt so macht. Da musste ich nämlich ein bisschen das letzte Mal dran denken, als wir dann mit den Leuten auf dem Dings festsaßen, dann hier im Eis und dann ein, ja, wir kochen hier jetzt mal größere Menge Blubber. Ja. Stimmt, da kommt dann auch Blubber vor, ja. Eigentlich wollten diese Robbenfänger diese Insel jetzt geheim halten, weil es dort geschätzt so 200.000 bis 400.000 Pelzrobben gibt. Aber noch im selben Jahr tauchen mindestens drei weitere Robbenfängergruppen aus Sydney auf dieser Macquarie-Insel auf. In den ersten 18 Monaten müssen rund 120.000 Pelzrobben ihr Leben lassen. Und es werden dramatisch weniger, die da übrig bleiben, logischerweise. 1815 können die Robbenjäger nur noch 5.000 Pelze mit nach Hause nehmen und 1820 sind die Pelzrobben auf Macquarie Island fast ausgerottet. Dafür schleppen die Robbenjäger unbeabsichtigt Mäuse und Ratten ein, die sich ganz prima auf dieser Insel vermehren. Und schon kurze Zeit später haben sie auch eine Lösung für dieses Mäuse- und Rattenproblem, das sie jetzt hier importiert haben. Katzen! Sie setzen einfach noch ein paar Katzen aus, weil auf dem Schiff klappt das ja auch. Die Katzen aber interessieren sich nur bedingt für diese Mäuse und Ratten und vielmehr für die Vögel, die da brüten und die eigentlich da bisher irgendwie ganz gut und ganz behütet und ganz ungefährdet brüten konnten. Ungefähr in dieser Zeit wird die Insel im Auftrag der Russen kartografiert und ein Abgesandter des Zaren tauscht Rum und Nahrungsmittel gegen Exemplare der einheimischen Tierwelt, was ich auch ganz spannend finde. Und das ist auch ungefähr die Zeit, wo Sir Ernest Shackleton mal vorbeischaut, um sich da die Flora und Fauna einfach mal genauer anzusehen. Kann man doch. Ja, ja. Und Pelzrobben sind jetzt nur das eine. Also von mindestens einer Robbenjägergruppe werden auch Seeelefanten gefangen und um ihr Öl gebracht. Seeelefanten kenne ich, glaube ich, nur aus dem Urmel. Das ist doch ein Seeelefant, oder? Urmel aus dem Eis? Seeelefanten kenne ich schon. Die hier WDR und Co. Der immer... sind ganz schön groß. Dass ich so traurig bin, aber das ist doch das Kummer-Walross, hätte ich gedacht. Das ist ein Walross. Stimmt. Wie komme ich aufs Urmel? Egal. Jedenfalls scheint es ein lukratives Geschäft zu sein, denn bis 1820 haben alle Robbenjäger umgestellt auf die Ausbeutung von Seeelefanten für Öl. Also nicht mehr Robben für Pelze, jetzt dann Seeelefanten für Öl. Bis ins Jahr 1840 schrumpft logischerweise dann die Seeelefantenpopulation auf der Insel um 70%. Und mit Schrumpfen meine ich, die Viecher werden brutalst massakriert, um das Blubber dann in Öl zu verwandeln und zu verkaufen. Als dann auch die Seeelefanten weniger werden und das Töten und Ölabnehmen auf der anderen Seite aber schon ziemlich optimiert ist, ja, die haben dann da richtige Maschinen und so eine kleine Fabrik, wo die dieses Öl produzieren. Also ja, und es ist auch so drastisch, wie die das in dem Podcast erzählen, dass die so, ja, die kennen da keine Pfanne, die nehmen die einfach und stopfen die da irgendwie in diese... Wie so ein großer Schredder, stelle ich mir das vor, ne? Einfach Tiere rein, Öl unten raus und genau. Und die Viecher laufen nicht weg, weil die so, ja, oh, ja, das da kommt jetzt, das kommt jetzt mit den Pinguinen, ne? Ja, das, ja sind, ach ja, da geht's weiter. Die sind jetzt als nächstes dran, nachdem es auch weniger Seeelefanten werden. Sind als nächstes die Pinguine dran und das lohnt sich halt, weil dieser Prozess schon so optimiert ist, sonst wird sich das gar nicht lohnen. Ja? Und diese Pinguine sind total doof und zutraulich, ja? Die installieren da so eine kleine Ölfabrik auf der Insel und die kommen da einfach irgendwie vorbei, ja? Und zur Hochzeit werden da dann 2000 Pinguine können da gleichzeitig irgendwie verarbeitet werden in diesen Apparaten. Und ein Pinguin gibt einen halben Liter Öl, also es ist fast nichts. Aber es lohnt sich halt mit der Masse und mit der Maschinerie, die da hinstellen. Im Jahr 1870 werden von den Robbenjägern Kaninchen und WK-Vögel auf der Insel freigelassen. Schließlich wollen die ja nicht, also die ernähren sich ja auch nur von Robben und Pinguinen, ne? Und das ist einfach so ein bisschen, um ihren Speiseplan etwas zu optimieren. Und obwohl die von den Menschen und sogar den Katzen gefressen werden, explodiert die Kaninchenpopulation in den kommenden 100 Jahren auf 130.000 Tiere. Es gibt schon einen Grund, warum das heißt, sie vermehren sich wie die Karnickel. So. Und die fressen jetzt auf dieser Insel so viel Gras weg, dass auch da Erosion zum echten Problem wird. Und da gibt es dann auch irgendwie so Klippen, ja, und die Stürme fegen da halt dann immer mehr Landmasse weg, sodass dann die ganzen Pinguinbrutstätten davon wiederum bedroht sind, dass die halt dann den Wetterschutz quasi nicht mehr haben. Und als dann auch noch, ja, es werden dann auch noch Wiesel eingeführt, um endlich dieser Rattenpopulation Herr zu werden. Und die Katzen sind einfach, ja, die haben sich auf Vögel spezialisiert und sich nicht für Ratten interessiert. Aber auch die Wiesel vergehen sich dann an den Seevögeln und an der Brut von Vergewaltigung. Es gibt eine Papageienart, den Macquarie-Ziegensittich, der wird im Jahr 1891 zum letzten Mal gesichtet. Der fällt quasi jetzt da dieser Zeit zum Opfer. Und unbeabsichtigt, also das war dann ausnahmsweise mal ein Versehen, wird auch noch ein Opossum auf der Insel eingeschleppt. Also mehrere, glaube ich. Und das sollte eigentlich aber nach Neuseeland gebracht werden, um dort gezüchtet zu werden für Pelze. Und keines der anderen... Opossum ist in Neuseeland auch ein Riesenproblem. Keines der anderen Tiere interessiert sich für das Opossum auf dieser Insel, weswegen die auch bald zur Plage werden, weil die sich so vermehren. Also es ist so außer Kontrolle geraten, ja, diese Insel. Das ist absurd. Ich kenne immer wieder IT-Crowd zitieren, people were a bunch of bastards. 1911 wird eine wissenschaftliche Forschungsstation auf der Insel eingerichtet, um das Erdmagnetfeld. Und die Wissenschaftler, die haben dort auch keine Fressfeinde, die vermehren sich auch mit blöd. Um das Erdmagnetfeld zu untersuchen, aber auch irgendwie Botanik. Dann machen sie da auch das kaputt. Zoologie, das wäre so geil. Ja, mit ganz vielen Magneten machen sie das. Zeit, das ist gefressen worden. Robben werden jetzt kaum mehr auf der Insel gejagt. Ich meine, klar. Sind keine mehr da. Gibt auch keine mehr. 1915 schaut die Ross Sea Party vorbei. Also das ist die Gruppe, die bei Shackleton eigentlich die Vorräte ans andere Ende vom Nordpol bringen wollte. Ja. Yeah. 1919 wird zum letzten Mal... Haben die das Mal gemacht? Wie bitte? Haben die das eigentlich überhaupt gemacht? Das habe ich nicht weiter... Ja. Das hat mich nicht weiter interessiert. Na gut. So weit kam es ja nie. Ja. 1919 wird zum letzten Mal Öl von der Insel gefahren. 1933 ein halber Liter. Wird sie zum Naturschutzgebiet erklärt. Ja, weil da nichts mehr ist. Und 1948 hält eine Filmcrew fest, einen Link gibt es in den Shownotes, hält eine Filmcrew fest, wie ein Expeditionsforscher wollen einfach nur noch raten. Auf Macquarie Island versucht. Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt dürft ihr tippen. Irgendwie noch drauf zu gehen, weil es einfach komplett vom Wasser gespült ist. Hätte ich tatsächlich auch. Im voller Tiere ist halt einfach. Nein. Oder nein, einfach nur von Ratten bedeckt, komplett. Die Insel besteht nur aus Ratten. Nein, viel schöner. Nein, Quatsch. Er versucht auf einer Robbe zu reiten. Und davon gibt es ein Video im Internet. Also ich meine, Robben sind jetzt so klein nicht, aber auch nicht so groß, dass man das nicht so. Ich stell mir vor, da gibt es doch zwei Robben und dann kommt einer und ich bin ein seriöser Wissenschaftler. Es ist so behindert, echt. Also nein, sorry, das ist nicht das richtige Wort, aber es tut mir echt leid. Mir fehlen die Worte. Die Population an Robben und Pinguinen erholt sich langsam. Aber die Karnickel sind und bleiben ein Problem. Kluge Wissenschaftler setzen Kaninchenflöhe auf der Insel aus, die dann kurz danach riesig werden, drei Meter groß, die dann kurz danach ein speziell gezüchtetes Virus auf die Kaninchenpopulation übertragen sollen. Wie viele Viren werden denn hier im Laufe der Geschichte alleine gezüchtet? Das ist ja der Wahnsinn. Wie das ausgeht, haben wir ja vorhin schon gehört. Aber tatsächlich gelingt es hier fast. Es überleben nur 10.000 Kaninchen. Aber die sind halt dann für immer immun. Weil es in den 1970ern und 1980ern weniger Kaninchen gibt, essen die Wildkatzen auf der Insel wieder vermehrt Vögel. Also beginnt 1985. Wenn es noch schlimmer wird. Du denkst immer so an, okay, ihr habt wirklich alles abgefackelt. Nee, es ist immer so, es geht noch schlimmer. Also beginnt 1985 eine groß angelegte, jetzt müsst ihr stark sein, Katzenjagd. 1997 legt Tasmanien nochmal ein neues Programm zur staatlichen Katzenjagd auf, das unter anderem mit fallenden Hunden auf die Tiere losgeht. Und ich würde sagen, irgendwie, das ist doch das klassische Cartoon-Ding. Hunde noch dazu. Ja, auf Katze und schlägt Hund. Tatsächlich aber die letzte Wildkatze auf Macquarie Island wird im Jahr 2000 gefangen. Ja, Die Insel ist jetzt katzenfrei. War erstaunlich effektiv dann. Aber die Kaninchen. Vergiftete Köder dellen die Kaninchenpopulation in den 2010ern etwas ein, aber auch die Population an immer seltener werdenden Vogelarten, die sich an den vergifteten Kaninchenkadavern gütlich tun, ja, die leidet natürlich auch. 2014 wird Macquarie Island für seuchenfrei erklärt, nachdem sie 7 Jahre mit extremem Aufwand Katzen, Kaninchen und Ratten gejagt haben. Die Insel steht heute auf der World Heritage List als Site of Major Geoconservation Significance. Ja. Ist da noch was da? Ja, ja. Die Völker der Welt, seht, was für ein Bullshit wir veranstaltet haben. Sie haben jetzt tatsächlich mehr oder weniger, ich meine, du kannst es nicht mehr in den Ausgangszustand, naja, aber sie haben das Ökosystem insofern wieder halbwegs ins Lot gebracht. Der Hoffnung für Australien. Dass sie die eingeschleppten Tiere alle wieder von der Insel bekommen haben. Aber da ist der große Vorteil, dass sie halt begrenzten Platz haben. Genau, eine Insel, eine kleine Insel ist halt irgendwie. Und das war schon jahrzehntelanger Extremaufwand. So. Da kannst du ja auch, genau, Ratten und Kaninchen, die kriegst du ja so nie gefangen in einer größeren Fläche, aber auf so einer Insel kriegst du es halt. Hast du noch eine Chance irgendwie, ja. Also ich glaube, ich würde mich da nicht hintrauen, um nicht aus Versehen eine Zecke oder Corona oder was weiß ich was da einzuschleppen. Ja, also das war jetzt wirklich nur die schnell Fassung. Hört euch unbedingt den Dollop dazu an, das ist, der noch, ist super. Ist noch viel absurder. Ja. Hat der Dollop irgendwann die alten Folgen nicht mehr? Weil ich habe jetzt gerade geguckt hier, habe ich nicht gefunden. Standard-Stream so. Doch, die habe ich noch gehört in der Vorbereitung. The Horror of Macquarie Island, glaube ich. Du hast vielleicht, der Begriff ist sehr schwer zu schreiben. Vielleicht hast du beim Begriff was, ich kann dir einen Link schicken. Also wenn ich Horror eingebe, Animal Horror. Genau, aber da kommt bei mir nicht. Gib mir mal die Nummer bitte. Ich schau 200, mal. 204 oder so ist es, gell? Ich habe jetzt gerade dem Philipp mein Tablett gegeben, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Nee. Aber der kann ja schon mal anfangen. 207. Mit dem, warum ich ihm mein Tablett gegeben habe. Ja, denn wir bedanken uns natürlich wieder via Ende Dankfest an alle, die uns haben etwas zukommen lassen. Und auch an alle, die bei der Live-Show dabei waren. Es wäre jetzt so bitter, wenn wir irgendwie wegen Hitzewelle oder so wir nicht könnten oder irgendwas noch passiert. Aber oh ja, wenn es 45 Grad hat, gehe ich nicht aus dem Haus, das sage ich euch. Es sind irgendwie alle Folgen online, nur die 207 nicht. Ja, dann hast du die gehört und die ist deswegen in deiner Liste archiviert oder so. Hey. Aber wir bedanken uns bei Anne B., bei Benedikt, bei Benjamin, bei Bertram, bei Christian, bei Christoph, Dagmar, Dirk, Dominik, bei Doreen, bei Margit, bei Fabian, bei Felix R., bei Gero, bei Gianna, Harald, Henning S. und Henning T., bei Jens, bei Jim, bei Jörg, bei Kai, bei Katja, auch vielen Dank bei Laura, Lena, Ludger, Marc, Marco und Markus. Wir freuen uns auch über Mario, Markus, Monika, Miriam, Nathalie, Niklas, Oliver, Paul, Peter. Hier steht noch ein Firmenname. Gehört der da auch nee, dazu? Nee, du weißt doch, dass der da immer rein. Naja. Dann vielen Dank auch an Sibylla, Steffen, bei Sven. Vielen Dank. Thomas, Thorsten, Timo, Timothy, das inzwischen auf 4 Personen angewachsene Quartett Tobias B., Tobias J., Tobias M., Tobias R., Ulrike und last but not least, vielen Dank auch, Victoria. Juhu! So schaut das. Wer drückt jetzt den Knopf? Du. Ach ja. Auch mit dem Link, den ich dir gerade geschickt habe, geht's nicht. Echt komisch. Das ist merkwürdig. Danke, Jürgen. Bitte. Macht voll schön. Und so schön kurz auch noch. Ich bin so verliebt in diese Stream Deck. Das ist richtig geil. Philipp, du hattest eine sehr gute Idee mit diesem Vielen Dingen. Dank. Freut mich. Super, Philipp. Ganz toll. Alles schön, weil es spart mir Arbeit auch einfach. Also es ist auch so unnötige Arbeit. Und wenn ihr noch einen Vorschlag habt für den noch freien Knopf hier. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn wir noch einen Vorschlag haben für den Stream Deck. Für den noch leeren Knopf. Ja. Was der denn tun soll. Ich hätte gerne den Sean drauf. Ja, aber der ist ja schon. Soundboard? Aber ich hätte gerne ein Foto vom Sahne. Halt, Moment. Ah. Das war der falsche. Ja, aber ich hätte gern, dass das getriggert wird und nicht erst über Soundboard, sondern dass ich einfach auf Sean einfach Gesicht immer kriege. Die ganze Zeit, immer Sean. Ich habe ein bisschen Angst, dass du das dann zu inflationär. Das stimmt, das geht nicht. Aber gib mir Seans Gesicht, dann. Gib mir Seans Gesicht. In einer Größe von, ich glaube, 72 mal 58 Pixeln. Die Software ist ein bisschen merkwürdig mitunter. Was, 72 mal 78? Mal 58, glaube ich. 72, 58. Das schafft jetzt schon. Schick mir sofort ein Bild in der Auflösung von dir. Ja, da kennst du mich aber falsch, wenn du denkst, dass ich das nicht wirklich gleich mache. Na, natürlich. 42, 58. Ach so, weil ich sonst immer massiv viel Podcasts bewerbe und. Und diesmal nicht? Ja, diesmal nicht. Ich habe gestern eine Stunde lang nichts anderes gemacht. Das war so geil und die Leute haben mir zugehört auch noch. Wow. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Ich kann einen empfehlen, der ist eher mal so ein Durchproduzierter, was eigentlich nicht so mein Ding ist. Aber den haben mir jetzt sehr viele Leute empfohlen und ich muss gestehen, also er trifft leider in Anführungszeichen den Nerv, weil er einfach mit dem, was er tut, eine sehr gute Abbildung der Realität ist, aber in lustig. Es geht um einen fiktiven Radiosender, der heißt WTFM 100,0. Und es ist einfach eine Art Collage aus so, also stell dir vor, du würdest so einen Sendersuchlauf machen und immer zwischen ein paar Radiosendern hin und her springen. Ach schade, ich hätte mir gewünscht, es ist so eine durchgängige Geschichte, so wie The Office. Nee, es gibt so ein paar durchgängige Charaktere und Sachen, die vorkommen, aber das sind eher wie so Radiosendungen und die in Teilen auch enorm nah an realen Formaten und auch realen Sendern sind. Mhm. Also natürlich ist die überdrehte Morningshow dabei, wo es mir einfach die Fußnägel aufrollt, wo ich mir immer denke, so, oh Gott, stimmt, die sind so, uff. Aber auch Dinge, wo ich einfach wirklich lauthals lachen musste, weil ich mir gedacht habe, scheiße, das ist so und ich höre das alles oder habe das sehr viel gehört, gern so Bayern 2 und Deutschlandfunk. Also so als ein kleines Beispiel an Absurdität, dass wir ein Format drin haben namens Deutschlandfunk YOLO. Das ist so für die jungen Hörer, was aber mit so einer klassischen Deutschlandfunk-Sprechstimme einfach durchmoderiert wird. Und dann sowas wie, ja, wisst ihr, was richtig knallt? Kammermusik. Das ist so. Okay. Es ist schwer, das zu bewerben. Hm. Reinhören, man merkt, glaube ich, sehr schnell, ob es einem zu blöd ist. Ja. Oder ob es einem taugt. Ist mir, glaube ich, zu blöd. Prinzipiell, ja, es ist mir irgendwie zu blöd. Gleichzeitig fühle ich mich so ein, stimmt, die Sendungen sind so ganz viel. Ja, muss ja dir nicht, zu blöd sein. So ertappt. Und das ist so eine schöne Erkenntnis von einem, stimmt, die sind ja so, die Sachen. Also ich habe gestern sehr viel über Podcasts mit Unternehmensbeteiligung und so geredet und dabei sehr viel auch übers Radio geschimpft. Mhm. Und es gab aber ein Projekt, das auch irgendwie lustig war. Und zwar es gibt einen Podcast von einem Anbieter von Cloud-Lösungen für Energieversorger. Mhm. Also total nischig, total B2B. Und die haben ein Hörspiel produziert, in dem sie fiktive Stadtwerke quasi, also so irgendwie ein bisschen auf, bisschen Style von The Office, leider nicht so lustig, nicht so absurd, aber die stoßen dann immer auf Probleme, die dann von dieser Software gelöst werden, aber auf eine witzige Art und Weise. Okay. Stadtwerke Luxhausen heißt es, kann ich auch nicht lang hören, aber es gibt nur 6 Folgen und die Idee finde ich aber fantastisch, finde ich sehr, sehr geiles Projekt, grundsätzlich. Ach so, und zu guter Letzt bei dem 100,0 FM, was ich auch sehr also WTFM 100,0, was ich sehr beeindruckend finde, wie viele Songs die eigentlich regelrecht ausproduziert haben, die dann aber einfach mit absurdesten Texten irgendwie versehen sind. Die, also, keine Ahnung, ein Song, der hört sich halt irgendwie 2/3 an wie irgendwas, was ich wirklich höre oder mag, so irgendwie so ein Element of Crime Song, der dann aber irgendwie so links ganz komisch abbiegt oder keine Ahnung, oder irgendwo hatten sie so einen Schlagersong, der halt irgendwie mit Mein Papa ist ein Warlord, aber ich habe ihn trotzdem lieb irgendwie. Mein Papa ist ein Warlord? Ja. Hörst du, der geht halt in Krisengebiete und verdient da Geld und so, aber ich habe ihn trotzdem lieb. Liebe Hörer, wir haben euch auch lieb. Macht's gut. Ja, Papa, es ist wirklich Schmarrn. Mein Papa ist ein Warlord. Ja. So, das Problem, das ich habe, ist, dass die Dinger nicht mehr in diesen Koffer gescheit reinpassen. Kann die jemand anders? Jetzt geh mal nach Australien und dann sag das, dass das dein größtes Problem ist. Aber überleg mal, so eine Kröte könnte so ein Stream Deck fressen, so ein Stream. Aber locker, ey, die sind riesig, die Viecher. Ja. Und dann hüpft es so rum, überleg mal, dass sie die Knöpfe. Wie viel Geld müsste ich dir zahlen, Dominik, dass du in so einer Kröte leckst? Wie tödlich ist denn das? Also lecken überleben die meisten. Naja, also wenn es auch nur annähernd tödlich ist, werde ich nicht dran lecken, weil ich habe ja Verantwortung. Also ich habe ja gesagt, auf einem Trip bin einfach, aber ich werde nach einer Stunde irgendwie wieder ausgespuckt. So, also. Das würdest du machen? Für Ja, also da könnte man schon über das Geld reden, so. Werf doch mal so. Das ist ja die klassische Frage, die ich immer, also diejenigen, die Zeit mit mir in a Real Life verbringen, wissen, dass ich irgendwann anfange, so, für wie viel Geld würdest du das machen oder deswegen für was würdest du machen? Stelle ich dir ja. Genau, aber ich antworte nie selber auf meine eigenen Fragen. Ich versuche dich jetzt gerade zu zwingen. Ja, aber sag mir mal, was macht das mit mir? Bin ich auf einem Trip? Du so 100%, ich schau dir die Weißdoku an und dann entscheide. Aber also, ich würde jetzt mal locker flockig, ich würde jetzt mal locker flockig sagen, dass ich das für 5.000 auf jeden Fall machen würde. Ja, 3.000 auch. Wir verhandeln noch. Wie viel ich habe hier in meinem Rucksack. Meiner Lieblingsfragen ist hier, für wie viel du ein C abgeben würdest. Also C? Jemand schneidet dir einen C ab. Ja, so. Bin ich wäre auch groß die Frage, welche. Ja, ja, genau, ich weiß. Also nicht, nicht einer, der für dich wichtig ist. Einen also einer der mittleren Zehn. Einen Zehn nicht zu haben, wäre für mich, glaube ich, kein großes Problem. Aber dabei zu sein, wie abgeschnitten wird, ist, glaube ich, also genau, du spürst mehr keinen Schmerz, aber keine Ahnung, am Schluss, es gibt Menschen, die sagen, du könntest mir zahlen, was du willst, ich werde niemals mich verstümmeln lassen, was ich super interessant finde, weil ich garantiere dir, dass ich für 100 Millionen Euro garantiert einen Zeh hergeben würde. 100 Millionen Euro? Nein, aber es gibt Menschen in meinem Umfeld, die sagen, egal wie viel Geld du mir bietest, sie würden niemals sich verstümmeln. Habe ich verstanden. Das verstehe aber ich. Also das ist da bin ich nicht. Also so, wenn mir jemand 100 Millionen spenden möchte, für das dass er einen Zeh meine Antwort wäre jetzt gewesen, wahrscheinlich, das ist eine Summe, die du nicht zahlen könntest, weil zum Glück nicht in der Situation bin, dass ich ganz dringend ganz viel aber Geld brauche. Aber willst du jetzt wirklich die Ach-Community aufrufen, dass sie mir ein Froschlecken spendiert? Nein, oder was? Nein, ich habe ja keinen so einen Frosch. Kickstarter wäre das doch, oder? Da müssten wir erst nach Australien. Ihr könnt mir gerne den Australien-Trip auch gleichzeitig zahlen und dann können wir da echt drüber reden. Oh, fand mich um. Das ist so geil. Da würden wir viral gehen. Das ist die Podcast-Community von Das Ach hat dem Lord Dominik, auch wichtig in der Berichterstattung, einen fünfwöchigen Trip nach Australien und die ersten Tage muss er direkt meine Kröte lecken und kriegt dann noch 5.000 Euro Spielgeld. Findest du es besser, gleich sofort ankommen und sofort erledigen oder direkt Ende? Direkt weglecken. Noch im Flieger. Ja, wundert mich eigentlich ein bisschen, dass sie das nicht bei Nadia the Broad gemacht haben. Das wäre eigentlich so die Liga an Ding für die zweite oder dritte Staffel, sowas. Wäre auch ein bisschen die Frage, wie berechenbar ist, wie viele Gift die auf sich haben und so. Also wie gesagt, nach meinen Unterlagen, und das ist sehr dilettantisch zusammenrecherchiert, nach meinen Unterlagen nach meinen Beleckungen. Sind die Leute gestorben, nachdem sie Rechnungen, den Frosch gegessen haben oder die Eier des Frosches, den Leib des Frosches gegessen haben, nicht nachdem sie an dem Frosch geleckt haben. Okay. Ja, gehen wir mal besser ein Risiko ein. Cool. Jürgen, was wäre deine Antwort? Auf was für eine Frage? Also wenn jemand Geld im Jahr 2030 hört. Und zufällig also so eine Kröte habe, dann sage ich erstmal willkommen auf archive.org. Früher hätte ich das, glaube ich, schon allein des Spaßes wegen. Ja. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hätte ich das allein des Spaßes wegen wahrscheinlich gemacht. Aber ist die Frage. Also als jemand, der schon mal ernsthaft Halluzinationen hatte, nicht so geil gewesen. Nee. Kein Zustand, den ich nochmal bräuchte. Aber das war ja auch nicht selbst ausgesucht oder so. Also ich bin kein Befürworter von irgendwie Krötenlecken, irgendwie Rauschmittel oder sowas. Ich kann auch nicht so ganz. Geil, dass wir uns überhaupt nicht die Frage stellen, wie sich das Tier dabei fühlt. Naja, also wenn ich eins kann, dann mit Zunge. Wir hören ja jetzt auf. Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Immer, Krank. Damit, immer mit Zunge. Krank. Ich schaue mir heute noch diese Weißdoku an, glaube ich. Ich habe sie nämlich selber noch nicht ganz gesehen. Ah, das war schön. Gut, freut mich.